Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. In diesen Tagen beraten die Staaten der Welt auf Einladung der Vereinten Nationen über das Klima der Erde. Nach dem Gipfel in Rio 1992 findet COP30, der 30. Klimagipfel, wieder in Brasilien statt, diesmal in Belém. Wie kaum ein anderer Landstrich spiegelt der Amazonas, der gern als grüne Lunge der Erde bezeichnete Regenwald, den Zustand des Weltklimas. Noch ist es nicht gelungen, ihn nachhaltig zu schützen. Hören Sie »Wenn der Himmel einstürzt«, eine lange Nacht über den Amazonas, von Andreas Weiser. Ich sitze im Flieger einer brasilianischen Fluggesellschaft auf dem Weg zum Amazonas und muss an den Gründungsmythos der Yanomami denken. Omama hat die Erde und den Wald erschaffen, den Wind, der Blätter bewegt und die Flüsse, deren Wasser wir trinken. Er hat uns das Leben geschenkt und uns zahlreich werden lassen. Unsere Ältesten haben uns seinen Namen seit jeher zu Gehör gebracht. Omama hat auch die Bäume und die Pflanzen erschaffen, indem er die Kerne ihrer Früchte überall auf den Erdboden aussäte. Diese Samen keimten in der Erde und brachten die gesamte Vegetation des Waldes hervor, in dem wir seither leben. Am Anfang gab es auch keine Flüsse. Die Gewässer flossen sehr tief unter der Erde. Alles, was man von ihnen hören konnte, war ein fernes Dröhnen, wie das Tosen mächtiger Stromschnellen. Sie bildeten einen sehr großen Strom, den die Schamanen Mutuuri nennen. Eines Tages arbeitete Omama in seinem Garten gemeinsam mit seinem Sohn, der vor Durst zu weinen anfing. Um dessen Durst zu stillen, durchbohrte er die Erde mit einer Metallstange. Und als er sie wieder aus dem Boden zog, schoss das Wasser schlagartig empor in den Himmel. Mit großer Gewalt stieß es sein Kind um und schleuderte alle Fische, Rochen und Kaimane in den Himmel. Der Strahl stieg so mächtig in die Höhe, dass auf der Rückseite des Himmels ein weiterer Fluss entstand, da, wo die Geister unserer Toten leben. Sodann liefen die Wassermassen auf der Erde zusammen und begannen in alle Richtungen zu fließen, um die Flüsse, Bäche und Seen des Waldes zu bilden. Die Yanomami, ein indigenes Volk von heute noch ca. 54.000 Menschen, das seit mehreren tausend Jahren im Urwald des Grenzgebietes zwischen den beiden heutigen Ländern Venezuela und Brasilien lebt. Und erst vor wenigen Jahrzehnten in direkten Kontakt mit den für sie katastrophalen Errungenschaften unserer modernen Zivilisation gekommen ist. Von Brasilia aus kommend wird mich der Flieger zum ersten Mal nach Manaus bringen. Der Millionenstadt am Zusammenfluss der beiden Riesenflüsse Rio Negro mit seinem sauren, schwarzen Wasser und dem schlammig-braunen Solimões, dem sogenannten Encontro das Águas. Zwei gigantische Flusssysteme, die sich dort bis zur Mündung in den Atlantik zum Amazonas vereinen. Ein Fluss von seinen ersten Armen in den Anden im Westen und in Venezuela im Norden Südamerikas bis zu seinem in den Atlantik mündenden riesigen Delta. Nach einer Messung aus den 1980er Jahren mit mehr als 6700 Kilometern aktuell der längste Fluss der Welt. Er wird durch ca. 10.000 Zuflüsse gespeist und durchzieht das sogenannte Amazonasbecken. Zu Amazonien gehören die südamerikanischen Länder Französisch-Guyana, Suriname, Guyana, Venezuela, Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien und Brasilien, die jeweils unterschiedlich große Landflächen als ihr Staatsgebiet und völlig unabhängig von den dort ursprünglich beheimateten indigenen Völkern für sich beanspruchen. Wobei Brasilien den weitaus größten Teil dieses riesigen Areals als sein Staatsgebiet betrachtet. Ungefähr 17 Milliarden Tonnen Süßwasser entlässt der Amazonas täglich in den Atlantik. Über 20 Milliarden Tonnen werden jeden Tag von seinen Bäumen als Feuchtigkeit in die Atmosphäre emittiert, die die gesamte Mitte und den südlichen Teil Südamerikas mit ihren dort abregnenden Wolken mit Wasser versorgen. Insgesamt hat das Einzugsgebiet des Amazonas ca. 7,5 Millionen Quadratkilometer Fläche, was ungefähr der Größe Australiens entspricht. Deutschland und Frankreich zusammen kommen nicht mal auf 1 Million Quadratkilometer. Der auf diesem Gebiet beheimatete Regenwald hatte Anfang des 20. Jahrhunderts eine Ausdehnung von rund 6 Millionen Quadratkilometern, wovon allerdings in den letzten Jahrzehnten nur noch 60% übrig sind. Der Rest wurde bereits nahezu unwiederbringlich durch Abholzung und gelegte Brände in Agrar- bzw. Weideland umgewandelt, faktisch aber zerstört, da der freigelegte, nährstoffarme Boden sich durch Erosion und zunehmend ausbleibende Niederschläge kurz- bis mittelfristig in eine Steppe verwandelt. Doch dazu später. Der Name Amazonas ist eine Erfindung der europäischen Eroberer des 16. Jahrhunderts und geht zurück auf die erste europäische Expedition quer durch das gesamte amazonische Tiefland von den Quellen des Amazonas in den Anden bis zu seiner Mündung in den Atlantik. Im Februar 1541 starten zwei Expeditionsgruppen. Die eine unter dem Kommando des damaligen Gouverneurs von Quito, Gonzalo Pizarro, Bruder des berüchtigten Conquistadors Francisco Pizarro, die andere unter dem Kommando des Hauptmanns Francisco de Orellana von Guayaquil aus. Motivation? Die Suche nach Gewürzen und Gold. Nach Monaten treffen sich beide Gruppen am Oberlauf des Rio Cauca, noch im heutigen Ecuador, wieder. Ein Zweimaster-Segelschiff, eine Brigantine, wird gebaut. Von hier aus geht es gemeinsam den Rio Cauca hinunter bis zur Einmündung in den Rio Napo, einem aus den Anden kommenden 950 Kilometer langen Nebenfluss des Solimões. So heißt bis Manaus der Oberlauf des Amazonas. Orellana macht sich von hier aus, dem heutigen Puerto Francisco de Orellana, mit seiner Gruppe allein auf den Weg gen Osten. Immer weiter den riesigen Fluss hinunter. In von Europäern vorher nie betretenes Gebiet. Bis er schließlich mit dem kläglichen Rest seiner Truppe am 26. August 1542 das Amazonas-Delta erreicht. Auf dieser monatelangen Reise ins Ungewisse stellt die Beschaffung von Nahrung eines der Hauptprobleme für die spanischen Eroberer dar. Um sich diese zu beschaffen, überfallen sie nicht nur einmal indigene Dörfer. So eilt ihnen an den dicht besiedelten Flussufern ihrer Reise der Ruf von brutalen Räubern voraus. Weiße, bärtige Räuber, die es zu bekämpfen gilt. In der Nähe des Rio Trombetas, nicht weit vom heutigen brasilianischen Santarém, treffen Orellana und seine Leute auf einen Stamm weiblicher Krieger, die ihnen erhebliche Probleme bereiten. Der Dominikanerpriester Gaspar de Carvajal, Chronist der Reisegruppe, erinnert das so. Sie kämpften in der vordersten Reihe, vor den Indios, als ihre Befehlshaberin. Sie kämpften so entschlossen, dass die Indios es nicht wagten, vor uns kehrzumachen. Denn eventuelle Deserteure hätten sie mit Keulen erschlagen. Diese Frauen sind von heller Hautfarbe und hochgewachsen. Ihre langen Haare tragen sie auf dem Kopf zusammengerollt. Sie sind muskulös und nackt, halten aber die Scham mit Leder bedeckt und kämpfen mit Pfeil und Bogen wie 10 Indios. Trotz ihres Mutes unterliegen sie zunächst den Feuerwaffen der Spanier und ziehen sich zurück, um dann aber mit Verstärkung zurückzukommen und die spanischen Eindringlinge erneut anzugreifen. Orellana befiehlt den Rückzug bzw. die Flucht und Weiterreise flussabwärts, verliert aber durch einen Pfeilschuss ein Auge. Das Aufeinandertreffen mit diesen Kriegerinnen regte offensichtlich die Fantasien der Zeitgenossen enorm an. Und so entstand in Anlehnung an den griechischen Mythos der Amazonen das Wort Amazonas, das bis heute weltweit dem größten Fluss dieses Planeten seinen Namen gibt. All das geht mir durch den Kopf. Während ich im Flieger über die weiten Ebenen des Mato Grosso fliege, ziehen unter mir riesige Agrarflächen vorbei. Vor wenigen Jahrzehnten noch ein mit Gestrüpp bedecktes, durch tiefes Wurzelwerk zu einem riesigen unterirdischen Wasserspeicher gewordenes, unberührtes Biotop, der Cerrado. Heute, eines der Zentren der brasilianischen Agrarindustrie, die die Welt mit Soja, Zucker, Rindfleisch und Leder versorgt. Ihre Vertreter bilden eine der mächtigsten Lobbygruppen in Brasilien, die die politische Landschaft Brasiliens beherrscht und nach wie vor dafür sorgt, dass der amazonische Regenwald oder was davon noch übrig ist, auf seine endgültige Vernichtung zusteuert. Besonders deutlich wird das von hier oben, wenn man sich von Mato Grosso kommend in 10.000 Meter Höhe dem Kernland Amazoniens nähert. Wo alles einmal mit Wald bedeckt war, heute hineingefräste Rechtecke und Quadrate. Dazwischen meandern wie bloßgelegte nackte Adern die noch nicht begradigten, schwarz schimmernden Flussläufe. Und ab und zu sieht man, wie mit einem Lineal gezogen, endlos lange gerade Striche. Straßen, die das Land wie eine scharfe Klinge durchschneiden. Erst allmählich, dann aber plötzlich ändert sich dieses Bild. Nun endloses Grün, ohne rechte Winkel und ohne zerschneidende gerade Linien. Eine Erholung für das Auge und das Gemüt des Betrachters. Sebastião Salgado, der weltberühmte, erst kürzlich verstorbene brasilianische Fotograf, beschreibt das so. Es ist ein so überwältigendes Gefühl, dort zu sein, dass es sich kaum beschreiben lässt. Über diesen Planeten mit seinen unendlichen Horizonten zu fliegen, der mit den schönsten Bäumen der Welt bedeckt ist und in dem es von Tieren und Pflanzen nur so wimmelt. Auf mehreren meiner Flüge über den Amazonas-Regenwald wurde ich von meiner Frau Lelia begleitet. Und ich sah, wie ihr Tränen über das Gesicht liefen. Tränen des Glücks und des Staunens über das riesige Paradies unter ihr. Bäume und Laub in allen Grüntönen. Flüsse, die sich wie verrückte Raupen winden und drehen. Berge, die in geheimnisvollen Nebel gehüllt sind. Tausende von Wolken, die am Morgen noch klein sind und sich allmählich zu Cumulonimbus-Wolken verdichten, die so riesig sind, dass man sich winzig fühlt und die sich dann in territorialen Regenfällen entladen, die an Atomexplosionen erinnern. Das Gefühl ist fast unbeschreiblich. Dies sind die Bilder, die im Kopf bleiben, wenn man sich bei Tage auf dem Luftwege Manaus nähert. Fliegt man allerdings nachts, graben sich neben zahllosen, in der Dunkelheit immer wieder hell blitzenden Gewitterzellen Hunderte von Feuern, die man fast über die gesamte Strecke am Boden glühen sieht, ins Gedächtnis ein. Verlässt man das Flugzeug nach der Landung in Manaus über die Gangway, trifft einen die feuchtheiße Luft Amazoniens zunächst wie ein Faustschlag ins Gesicht. Selbst wenn man aus anderen Teilen des tropischen Brasilien kommt, ist dieses sensuelle Erlebnis ein kleiner Schock. Alles hier ist anders, intensiver und auf eine eigene Art besonders. Nicht schneller, höher, weiter, aber dichter. So wie auch die Atmosphäre am Hafen von Manaus. Manaus, die mit mittlerweile 2,3 Millionen Einwohnern größte Stadt Amazoniens und aktuelles wirtschaftliches Zentrum der Region, erreichte zwischen 1870 und 1910 während des damaligen kurzen Kautschukbooms und auch dank seines einzigartigen Opernhauses einen globalen Bekanntheitsgrad. Dem deutschen Publikum heutzutage, nicht zuletzt durch Werner Herzogs Fitzcarraldo mit Klaus Kinski in der Hauptrolle, ein Begriff. Ich will eine Oper haben! Diese Kirche bleibt geschlossen, bis diese Stadt eine Oper hat! Ich will eine Oper bauen! Ich will eine Oper haben! Verlässt man das heutige Manaus zu Lande wie zu Wasser, kommt man immer noch relativ schnell an Orte, die einem so vorkommen, als sei die Welt noch in Ordnung und der Regenwald in bester Verfassung. Das ungefähr dürfte der Sound gewesen sein, den die zahllosen Kolonisatoren, Abenteurer und Forschungsreisenden wahrgenommen haben, die sich ab dem 15. Jahrhundert, meist aus Europa kommend, auf den Weg machten, um zunächst das enorm große brasilianische Hinterland von den Küsten aus zu erobern und hauptsächlich ab Anfang des 19. Jahrhunderts über den Landweg oder über die Flusssysteme das gesamte amazonische Becken inklusive der benachbarten und mit ihm verbundenen Flusssysteme, wie das des venezuelanischen Orinoco, zu erforschen oder auszubeuten. Für die einen ein faszinierender Urwald mit teils paradiesischen, teils extrem herausfordernden, mitunter tödlichen Eigenschaften. Für die anderen eine grüne Hölle voller Reichtümer, die es zu domestizieren und auszubeuten galt und gilt. Die weißen Eroberer und Besucher drangen über die Jahrhunderte immer tiefer in die Urwälder Lateinamerikas ein. In Brasilien, zunächst in den ursprünglich über eine Länge von ca. 3000 Kilometer entlang der brasilianischen Atlantikküste sich erstreckenden Mata Atlântica, den atlantischen Urwald. Heute sind davon gerade noch 12% vorhanden, zerstückelt in zahllose kleine Einheiten. Erst viel später dann gelangten sie in großem Stil in den amazonischen Regenwald. So nahmen sie die Wälder ungefragt in Besitz und den seit Tausenden von Jahren dort lebenden indigenen Völkern ihren Lebensraum samt ihrer seelisch-spirituellen Identität. Vor der Invasion der Europäer im 15. Jahrhundert gab es im Amazonasbecken eine mehrere Millionen Menschen zählende Bevölkerung. Schätzungen gehen von bis zu 15 Millionen aus, die sich in mehreren Sprachengruppen zahlloser Stämme und Volksgruppen hauptsächlich entlang der Flüsse angesiedelt hatten. Und wie neueste Forschungen mithilfe modernster Lasertechnologie zur Entdeckung auch unter dichter Bewaldung verborgener archäologischer Strukturen am Boden belegen, auch stadtähnliche Strukturen, die ein durchaus weit entwickeltes kulturelles und soziales Leben hervorgebracht hatten, sowie eine hervorragend auf die nachhaltige Nutzung des Waldes und seines eigentlich kargen Bodens abgestimmten Agrarwirtschaft. Bereits der Dominikanerpriester Gaspar de Carvajal, der den spanischen Conquistador Francisco de Orellana auf der ersten europäischen Transamazonas-Expedition begleitete, berichtet von zahlreichen eng beieinander liegenden Städten längs der Flussufer dieses riesigen Flusssystems. Bewohnt von einer dichten Bevölkerung bis hin zur Mündung in den Atlantik. Verwundern kann das eigentlich nicht. Wenn man der allgemein anerkannten These folgt, dass die Besiedlung des amerikanischen Kontinents aus Asien vor ca. 10.000 bis 15.000 Jahren über die damals noch zugefrorene Beringsee erfolgte. Viele tausend Jahre Zeit für zahlreiche indigene Hochkulturen, die sich von Nord- über Mittel- bis Südamerika entwickelten. Traditionelle archäologische Relikte sind im Amazonasbecken bis auf Fundstücke von Alltagsgegenständen aus Ton nicht mehr zu finden. Das, was als Sammlerstücke der Expeditionen europäischer Forschungsreisenden in den sogenannten Völkerkundemuseen Europas und der Welt aus dieser Weltregion zu finden ist, stammt fast ausschließlich aus der Zeit nach der von den Europäern zerstörten amazonischen Hochkultur. Wie zum Beispiel eine riesige Signaltrommel der Tucano-Indianer am oberen Rio Negro, an der Grenze zu Kolumbien, die der deutsche Ethnologe Theodor Koch-Grünberg zwischen 1903 und 1905 während seiner zweiten Expedition für seine ethnologische Sammlung käuflich erwerben lässt. Koch-Grünberg gilt neben Alexander von Humboldt und dem Zoologen Johann Baptist von Spix sowie dem Botaniker und Ethnographen Karl Friedrich Philipp von Martius als einer der einflussreichsten deutschen Forschungsreisenden im Amazonasgebiet. Ein großer Tag für die Sammlung. Schmidt kauft die Signaltrommel. Ich habe ihm den Handel ganz überlassen, da er dem Gegenstande naturgemäß ruhiger gegenübersteht als ich in meiner ethnografischen Begeisterung und infolgedessen die Trommel leichter und billiger erwerben kann. Er macht auch seine Sache ganz vorzüglich. Zuerst versucht er es mit mehreren ganzen Stücken grellbunten Cartoons, womit die Weiber natürlich sehr einverstanden wären. Aber der Häuptling will eine Feuerwaffe haben, da es doch eine Angelegenheit der Männer sei. Er verlangt einen doppelläufigen Vorderlader, den wir aber nicht haben. Schmidt vertröstet ihn auf Sao Felipe, aber er lässt sich nicht darauf ein. Da holt Schmidt Waldmesser, Äxte und andere schöne Sachen aus dem Koffer und reizt den habgierigen und leichtsinnigen Mann, indem er ganz langsam in großen Pausen ein Stück neben das andere legt. Schließlich einigen sie sich auf 4 Waldmesser, 5 Äxte, 100 Angelhaken und ein Paket Streichhölzer. Der Kauf wird durch Handschlag bekräftigt. So viel haben die Tucano schon von den Weißen gelernt. Und ich bin der Herr der Trommel. Fast wäre der Handel noch zu guter Letzt rückgängig gemacht worden. Plötzlich kommt der älteste Oheim des Häuptlings hinzu, der bei dem Kauf nicht zugegen war. Er fasst sofort die Situation und schreit seinen Neffen wütend an. Er sei kein rechter Häuptling, er sei ein Knabe oder aber mit anderen Worten ein dummer Junge. Schmidt drückt ihm als Schweigegeld ein großes amerikanisches Waldmesser in die Hände, das er schleunigst beiseite trägt, und der Zwischenfall ist erledigt. Diese Trommel liegt seit diesem doch recht zweifelhaften Erwerb, wie so viele andere indigene Artefakte, nun schon seit vielen Jahren für die Öffentlichkeit nicht zugänglich in einem Depot des Berliner Ethnologischen Museums. Festzuhalten bleibt zunächst, das physische Verschwinden der präkolonialistischen Epoche Südamerikas inklusive Amazoniens ist den extremen Umweltbedingungen in den feuchten und heißen Urwäldern Südamerikas, vor allem aber den europäischen Conquistadores, zuzuschreiben. Die Eroberung des Kontinents war eine ohne Skrupel in Kauf genommene Vernichtung der dort lebenden Menschen und ihrer Kultur. So der uruguayanische Journalist und Schriftsteller Eduardo Galeano in seinem Hauptwerk Die offenen Adern Lateinamerikas. Die ungestüme Flut der Habgier, des Schreckens und der Wildheit konnte sich über diese Gebiete nur auf Kosten des Völkermordes an den Eingeborenen verbreiten. Die Indios des amerikanischen Kontinents zählten nicht weniger als 70 Millionen, wenn nicht sogar mehr, als die ausländischen Konquistadoren am Horizont auftauchten. Anderthalb Jahrhunderte später waren sie auf nur 3,5 Millionen zusammengeschmolzen. Die Orellana-Expedition war eigentlich die Urkatastrophe für die indigene Urbevölkerung in Amazonien. Der deutsche Dokumentarfilmer Nikolaus Tarukella hat viele Jahre in Brasilien gelebt und dort Filme und Reportagen über die aktuellen Verhältnisse in Amazonien, aber auch über die archäologischen Bemühungen brasilianischer Anthropologen zur Erforschung der untergegangenen amazonischen Kulturlandschaft gedreht. Mittlerweile geht man davon aus, dass einfach nur durch den Kontakt mit den Weißen und mit ihren Krankheiten, die sie aus Europa mitgebracht haben. Die sind den ganzen Amazonas runter und haben dort ihre Krankheitskeime mitgebracht. Schnupfen, Grippe, Syphilis und was noch alles. Und man geht heute wohl davon aus, dass über 80% der indigenen Bevölkerung Amazoniens dadurch dahingerafft wurde, ausgerottet wurde. Das nächste Mal, dass Weiße da vorbeikamen, das war ungefähr 70 oder 80 Jahre später. Und da war die indigene Bevölkerung schon extrem reduziert. Da haben viel, viel weniger Menschen in Amazonien gelebt. Den europäischen Kolonialisten, allen vorweg den Spaniern und Portugiesen, ging es wie heutzutage ihren Nachfolgern, den mächtigen brasilianischen Agrarunternehmern und deren Lobbyisten im brasilianischen Parlament, hauptsächlich um die Ausbeutung der Reichtümer dieses Teils der Erde. An erster Stelle der Begehrlichkeiten stand zunächst das zum Färben genutzte Brasilholz. Mit der sukzessiven weiteren Eroberung des brasilianischen Hinterlandes kam dann die Suche nach Gold sowie anderen Mineralien und gegen Ende des 19. Jahrhunderts die nach Kautschuk dazu. Dem bis dahin eher unbedeutenden Manaus bescherte dieser für die industrielle Revolution zentrale Rohstoff einen heftigen, aber kurzfristigen Boom, der ohne die Ausbeutung der indigenen Bevölkerung als Sklaven nicht möglich gewesen wäre. Bis heute vervollständigen sämtliche Edelholzarten sowie Zucker, Soja, Rindfleisch, Leder, Fisch, jegliche Mineralien wie Erze und Erdöl und weiterhin Gold das Angebot des für den Weltmarkt produzierenden ehemals kolonialen Gemischtwarenladen Brasiliens. Als Alexander von Humboldt im Jahr 1800, also genau 300 Jahre nachdem Pedro Álvares Cabral zum ersten Mal brasilianisches Festland betreten hatte, auf einer legendären Expedition, die ihn vom Flusssystem des Orinoco kommend über den Casiquiare-Kanal schließlich zum Rio Negro und damit ins Flusssystem des Amazonas führt, ist die ursprüngliche Bevölkerung schon stark dezimiert. Von den beheimateten Hochkulturen ist nicht mehr viel vorhanden, die von den europäischen Eroberern kontaktierte indigene Bevölkerung unterdrückt, wie er in seinem 1859 und 1860 herausgegebenen vierbändigen Werk »Historischer Bericht über die Reise in die Äquatorialgebiete des neuen Kontinents« festhält. Sie haben mehr und mehr von der Charakterstärke und der natürlichen Lebendigkeit eingebüßt, die auf allen Stufen menschlicher Entwicklungen die edlen Früchte der Unabhängigkeit sind. Man hat alles bei ihnen, sogar die unbedeutendsten Verrichtungen des häuslichen Lebens, der unabänderlichen Regel unterworfen. Und so hat man sie gehorsam gemacht, zugleich auch dumm. Ihr Lebensunterhalt ist meist gesicherter, ihre Sitten sind milder geworden. Aber der Zwang und das trübselige Einerlei des Missionsregiments lastet auf ihnen. Und ihr düsteres, verschlossenes Wesen verrät, wie ungern sie die Freiheit zum Opfer gebracht haben. Die Mönchszucht innerhalb der Klostermauern entzieht zwar dem Staat nützliche Bürger, indessen mag sie immerhin hin und da Leidenschaften zur Ruhe bringen, große Schmerzen lindern, der geistigen Vertiefung förderlich sein. Aber in die Wildnisse der neuen Welt verpflanzt, auf allen Beziehungen des bürgerlichen Lebens angewendet, muss sie desto verderblicher wirken, je länger sie andauert. Sie hält von Geschlecht zu Geschlecht die geistige Entwicklung nieder. Sie hemmt den Verkehr unter den Völkern. Sie weist alles ab, was die Seele erhebt und den Vorstellungskreis erweitert. Aus allen diesen Ursachen zusammen verharren die Indianer in den Missionen in einem Zustand von Unkultur, der Stillstand heißen müsste. Humboldt findet zusammen mit seinem Begleiter Bonpland mit dem natürlichen Kanal des Casiquiare die gesuchte Verbindung des Orinoco mit dem Rio Negro. Und er empört sich über das immer wieder angetroffene zynische Regiment der Missionare. Der Missionar aus den Raudales betrieb die Zurüstungen der Weiterfahrt eifriger, als uns lieb war. Man war in Sorge, nicht genug Marcos- und Guhibus-Indianer zur Hand zu haben, die mit dem Labyrinth von kleinen Kanälen und Wasserfällen, welche die Raudales und Katarakte bilden, bekannt wären. Man legte daher die Nacht über zwei Indianer in den Chepo. Das heißt, man legte sie auf den Boden und steckte ihnen die Beine durch zwei Holzstücke mit Ausschnitten, um die man eine Kette mit Vorhängeschloss legte. Am frühen Morgen weckte uns das Geschrei eines jungen Mannes, den man mit einem Seekuhriemen unbarmherzig peitschte. Es war Zerepe, ein sehr verständiger Indianer, der uns in der Folge die besten Dienste leistete, jetzt aber nicht mitgehen wollte. Er war in die Wälder entlaufen und hatte ein paar Jahre unter den nicht unterworfenen Indianern gelebt. Dadurch hatte er sich mehrere Sprachen angeeignet und der Missionar brauchte ihn als Dolmetscher. Nur mit Mühe brachten wir es dahin, dass der junge Mann begnadigt wurde. Ohne Strenge, hieß es, würde es euch an allem fehlen. Wenn man sagt, der Wilde müsse wie das Kind unter strenger Zucht gehalten werden, so ist dies ein unrichtiger Vergleich. Die Indianer am Orinoco haben in den Äußerungen ihrer Freude, im raschen Wandel ihrer Gemütsbewegungen etwas Kindliches, sind aber keineswegs große Kinder. Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden. Die Entwicklung derselben wird aber desto mehr niedergehalten, je weiter diejenigen, die sich zur Erziehung der Jugend oder zur Regierung der Völker berufen glauben, im hochmütigen Gefühl ihrer Überlegenheit auf die ihnen Untergebenen herabblicken und Zwang und Gewalt brauchen. Humboldt, ein aufgeklärter europäischer Humanist und Freund Goethes, ist ein genauer Beobachter dieser auch ihm bislang weitgehend unbekannten Welten der indigenen Urwaldbewohner. Er entwickelt, je länger er lebt, eine für seine Zeit außergewöhnliche Sicht auf das System Erde als einen lebendigen, ökologisch-biologischen Mechanismus in sich greifender, hochkomplexer und voneinander abhängiger Zusammenhänge, heute als Gaia-Theorie bekannt. Ausgangspunkt sind seine akribisch dokumentierten Beobachtungen, Messdaten sowie Sammlungen von konservierten Pflanzen, Insekten und Artefakten der indigenen Kulturen. Humboldt besitzt eine neugierige, offen-humanistische Grundeinstellung und übt scharfe Kritik an dem oft brutalen Regime der verschiedenen Missionsstationen, an denen er Halt macht. Doch auch etliche kulturelle Eigenheiten bestimmter Stämme, die er auf seiner fast 3,5 Monate dauernden Flussreise kennenlernt, irritieren ihn. Die kulturellen Hintergründe für die von ihm verurteilten Verhaltensweisen vermag er wohl nicht zu durchdringen. Die Ursachen der Entvölkerung in den christlichen Niederlassungen sind der Widerwille der Indianer gegen die Zucht in den Missionen, das ungesunde, zugleich heiße und feuchte Klima, die schlechte Nahrung, die Verwahrlosung der Kinder, wenn sie krank sind, und die schändliche Sitte der Mütter, giftige Kräuter zu gebrauchen, damit sie nicht schwanger werden. Bekommen sie Kinder, so sind dieselben nicht allein den Gefahren des Lebens in der Wildnis, sondern auch manchen anderen ausgesetzt, die aus dem abgeschmackten Aberglauben herfließen. Sind es Zwillinge, so verlangen verkehrte Begriffe von Anstand und Familienehre, dass man eines der Kinder umbringe. Zwillinge in die Welt setzen, heißt sich dem allgemeinen Spott preisgeben. Heißt es machen wie Ratten, Beuteltiere und das niedrigste Getier, das viele Junge zugleich wirft. Aber noch mehr. Zwei zugleich geborene Kinder können nicht von einem Vater sein. Um des Hausfriedens willen nehmen es alte Basen der Mutter oder die Mure Yapuignei-Hebamme auf sich, eines der Kinder auf die Seite zu schaffen. Hat der Neugeborene, wenn er auch kein Zwilling ist, irgendeine körperliche Missbildung, so bringt ihn der Vater auf der Stelle um. Man will nur wohlgebildete, kräftige Kinder. Denn bei den Missbildungen hat der böse Geist Yolokiamo die Hand im Spiel. Oder der Vogel Tikitiki, der Feind des Menschengeschlechts. Im weiteren Verlauf seiner Beobachtungen zeigt sich auch beim Humanisten Humboldt eine nicht nur für seine Zeit typische Vorstellung von dem, was Zivilisation im aufgeklärten europäischen Verständnis bedeutet. Gegenwärtig hängt diese Mission so ziemlich an zwei Guahibo- und Marco-Familien, den einzigen, bei denen man einige Spuren von Zivilisation findet und die das Leben auf eigenem Grund und Boden lieben. Nicht sesshafte Jäger und Sammler sind auch für Humboldt unzivilisierte Wilde. Besonders irritierend ist für Humboldt der Kannibalismus, Endo- wie Exokannibalismus einiger Stämme, auf die er trifft. Die eigentliche rituelle Bedeutung dieser Praktiken bleibt ihm unverständlich und fremd. Damit steht er in der Tradition der frühen europäischen Chronisten indigenen südamerikanischen Lebens. Einer der ersten von ihnen, 250 Jahre vor Humboldt, ist der hessische Söldner Hans Staden. Staden steht in den Diensten Portugals und kämpft am brasilianischen Küstenabschnitt zwischen dem heutigen Rio de Janeiro und dem weiter südlich gelegenen heutigen Santos gegen die ebenfalls um Präsenz bemühten Franzosen. Dieses Gebiet ist die Heimat der verfeindeten Stämme der Tupiniquin und der Tupinambá. Die Tupinambá kämpfen zeitweise auf Seiten der Franzosen, die Tupiniquin wiederum auf Seiten der Portugiesen. Die weißen Kolonisatoren nutzen die Rivalitäten der ursprünglichen Bewohner des nun von ihnen okkupierten Landes für ihre eigenen Zwecke aus. Ein weiteres bewährtes Machtmittel der europäischen Kolonisatoren. Staden gerät 1554 in die Gefangenschaft der Tupinambá. Sein erzwungener Aufenthalt währt 9 Monate. Er erwartet voller Furcht seine Tötung und Verspeisung, denn gefangene Feinde werden in der Regel rituell getötet und dann vom gesamten Stamm verspeist. Trotz allem geht es ihm während seiner Gefangenschaft nicht schlecht. Er wird ausgezeichnet behandelt und versorgt und darf sich sogar ein indigenes Mädchen als Frau nehmen. Vor seiner geplanten rituellen Hinrichtung wird er aber dann von Franzosen aus seiner misslichen Lage befreit. Nach seiner Rückkehr in die Heimat schreibt Staden seine Erinnerungen an die Zeit seiner Gefangenschaft bei den Tupinambá auf und veröffentlicht sie in dem bis heute berühmten Buch Historia von den nackten wilden Menschenfressern. Für sein heimisches Publikum sicher bewusst drastisch ausgeschmückt, beschreibt Staden in seinem Buch das Hinrichtungsritual und die anschließende Verspeisung eines mit den Tupinambá verfeindeten und von ihnen gefangenen Tupiniquín-Kriegers durch den gesamten Stamm. Den spirituellen Hintergrund dieser rituellen Tötung des Feindes missinterpretiert er als bösartigen Hass. Dabei geht es nicht um Hass, sondern um die Inkorporierung der physischen und psychischen Kräfte des besiegten, aber durchaus geachteten Feindes. Ob Staden dieses von ihm so detailliert beschriebene Tötungsritual selbst überhaupt hätte erleben müssen, wäre er nicht befreit worden, ist deshalb sogar fraglich. Denn die Tupinambá hielten ihn wohl für einen schwachen Feigling, der ständig jammerte und seinen Gott um Gnade anflehte. Undenkbar für einen Tupinambá oder Tupiniquín. Die Wilden standen um mich herum und deuteten mir mit drohenden Gebärden an, dass sie mich fressen wollten. In meiner großen Angst begann ich über Dinge nachzudenken, die mir nie zuvor in den Sinn gekommen waren. Zum Beispiel, welch trauriges Jammertal unser irdisches Leben doch sein kann. So begann ich aus tiefstem Herzen und mit Tränen in den Augen, den Psalm zu singen: Aus tiefer Not ruf ich zu dir. Aus tiefer Not ruf ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohr neig her zu mir und meiner Bitte es öffne. Denn so, du willst das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan. Da sprachen die Wilden: Schaut nur, wie er um sein Leben fürchtet. Genau 246 Jahre nach Hans Staden hat Alexander von Humboldt auf seiner Expedition zum Rio Negro in einer Missionsstation eine an solch kannibalische Praktiken erinnernde Begegnung, die ihn nachhaltig befremdet. Denkt man über die Sitten dieser Indianer nach, so erschrickt man ordentlich über diese Verschmelzung von Gefühlen, die sich auszuschließen scheinen. Über die Unfähigkeit dieser Völker, sich anders als nur teilweise zu humanisieren. Über die Übermacht der Bräuche, Vorurteile und Überlieferungen, über die natürlichen Regungen des Gemüts. Wir hatten in unserer Piroge einen Indianer, der vom Rio Guisia entlaufen war und sich in wenigen Wochen so weit zivilisiert hatte, dass er uns beim Aufstellen der Instrumente zu den nächtlichen Beobachtungen gute Dienste leisten konnte. Er schien so gutmütig als gescheit, und wir hatten nicht übel Lust, ihn in unseren Dienst zu nehmen. Wie groß war unser Verdruss, als wir im Gespräch mittels eines Dolmetschers von ihm hören mussten, das Fleisch des Manomodes-Affen sei allerdings schwärzer. Er meinte jedoch, es schmecke wie Menschenfleisch. Er versicherte, seine Verwandten, das heißt seine Stammesverwandten, essen vom Menschen wie vom Bären die Handflächen am liebsten. In den Augen des Indianers vom Rio Guisia war der Chiruvichahena, ein Stamm, deren Mitglieder Humboldt über die Ursprünge des Rio Negro befragt, ein von ihm selbst völlig verschiedenes Wesen. Ihn umzubringen war ihm kein größeres Unrecht, als die Jaguare im Wald umzubringen. Diese Analogie zum Kannibalismus kommt auch einem Forschungsreisenden des ausgehenden 20. Jahrhunderts in den Sinn. Der Wiesbadener Werner Hammer bereiste und erforschte vor gut drei Jahrzehnten zusammen mit seiner Frau mehrmals für jeweils ein Jahr lang in einem kleinen Kanu paddelnd die entlegensten Winkel des amazonischen Regenwaldes. Immer auf der durchaus auch kritisch zu beurteilenden Suche nach unberührten indigenen Gruppen. Das ist das Unangenehme bei der Sache, so einen Affenarm in der Hand zu haben und da reinzubeißen. Das ist ähnlich Kannibalismus. Und wir haben das zwar gemacht dann, wir haben gegessen, weil wir auch eben entsprechend Hunger hatten. Wir hatten wochenlang quasi nur von Fisch gelebt. Wir ernähren uns da im Wald auch, indem wir jagen und sammeln. Und wenn wir dann Kontakt mit diesen Völkern bekommen haben, haben die uns oft Fleisch geschenkt zum Essen. Und da weiß ich beim ersten Kontakt zu den Tsuruha, ich sah zwar wahrscheinlich ziemlich mager und abgeschlafft aus, die hatten Mitleid, die haben mir gleich ein großes Stück in die Hand gegeben. Und ich habe reingebissen und es war sehr zäh und da habe ich mir das genauer betrachtet und da hatten die mir einen riesen Tapirpenis gegeben, gegrillten. Und da hatte ich reingebissen und das war natürlich schon also sehr ungewöhnlich und wie gesagt kaum zu genießen, der war ein bisschen trocken und zäh. Den habe ich dann, was man auch machen kann, obwohl es immer heißt, das macht man nicht, aber den habe ich dankend zurückgegeben, obwohl die nur Gutes wollten. Die meinten wahrscheinlich, steckt da besonders viel Kraft drin und ich hätte es nötig, nach so fertig, wie ich aussah. Und danach haben sie dann uns jeder ein Viertel Affe gegeben. Das war halbierte Affenbrust und auf jeder Seite ein Arm. Den haben wir dann natürlich verzehrt, obwohl es uns nicht so leicht fällt. Man isst es, man hat Hunger und es schmeckt auch nicht so schlecht, macht satt. Aber man hat auch ein schlechtes Gewissen. Erstens, weil wir Affen hier im Westen sowieso als uns sehr nahestehend empfinden, was ja auch der Fall ist. Aber wenn man lange im Wald gelebt hat, so wie wir dann auch, wir waren oft monatelang allein zu zweit nur da in unserem Kahn unterwegs und haben gefischt und auch gejagt und auch gesammelt, dann nach ein paar Wochen ändert man sich schon. Man Hemmungen, die man hier hätte und das, man passt sich an dem Wald, man verändert sich und das erschreckend schnell quasi. Man wird archaischer in seinem Verhalten. Auch der Umgang mit Verstorbenen und dem damit verbundenen Totenritual hat bei vielen indigenen Völkern Elemente des Kannibalismus. Bei den Yanomami zum Beispiel die des rituellen Endokannibalismus. Verstorbene werden nicht beerdigt, wie bei uns, sondern verbrannt und ihre Asche danach während eines einfachen Rituals von der versammelten Gemeinschaft verspeist. Das ist wie bei den Warinianer und das finde ich ganz an sich, wenn man hier von unserem christlichen Glauben absieht, ein ganz schöner Brauch, jemanden, den man besonders mag, nicht einfach in der Erde zu bestatten und lieblos irgendwo verbuddeln oder hinterlassen, sondern alle Stammesangehörigen tun sich einen Teil dieser Menschen, die sie mögen, verinnerlichen. Okay, also was passiert bei den Yanomami, wenn jemand verstorben ist? Wenn jemand frisch verstorben ist, wird ziemlich schnell dann, man ist in den Tropen, da wird die Leiche auf einen riesen Scheiterhaufen gelegt, ähnlich wie in Indien, in Benares oder so. Und dann wird derjenige verbrannt. Die Asche wird eingesammelt in einen kleinen Korb und wird die Asche, die kleinen Knochenteile, zerrieben und kommt in den Riesentrog mit Bananenbrei, der dann von allen Stammesangehörigen verspeist wird. Und damit war es das, also der Name wird nicht mehr genannt, das war es dann, den gibt es nicht mehr, also auch gibt keine Vergangenheit und sowas. Bei Indianer üblicherweise ist es so, dass der Name von einem Verstorbenen nicht mehr erwähnt wird, das ist tabu. Überhaupt mit dem Namen Indianer, auch Fremden gegenüber, wenn man zu einem Volk kommt, ist es so, dass bei den meisten Völkern so ist, dass keiner seinen wirklichen Namen nennt. Weil er Angst hat, dass derjenige, der Fremde, dadurch Macht und Kraft über den bekommt. Name ist immer so eine Sache bei Indianern ziemlich tabu. Da werden dann Ersatznamen genannt oder es wird umgangen, seinen Namen zu nennen. Dies gilt auch für den weltweit bekanntesten Yanomami-Schamanen Davi Kopanava, Aktivist für die Rechte seines Volkes und Träger des alternativen Nobelpreises. Auch er darf nicht mit seinem eigentlichen Namen angesprochen werden. Aber weil er für die weißen Missionare, für die er eine Zeit lang arbeiten musste, und für den weißen Staat, mit dem er bezüglich der Belange seines Volkes kommunizieren und verhandeln muss, als juristische Person fassbar zu sein hat, gaben ihm die Missionare den Namen Davi. Er wird uns in dieser langen Nacht begleiten. Mit dem französischen Ethnologen Bruce Albert hat Davi Kopanava die einzigartige indigene Kosmologie in dem Buch »Der Sturz des Himmels« dargestellt. Darin beschreibt er den Umgang mit dem Tod aus Yanomami-Sicht. Wenn ein Mensch stirbt, nimmt sein Gespenst keines seiner Güter mit auf den Rücken des Himmels, selbst wenn er sehr geizig war. Waren überdauern sehr lange Zeit, im Gegensatz zu den Menschen. Darum müssen sie beim Tod ihrer Besitzer zerstört werden, auch wenn die Angehörigen der Toten sie dann entbehren müssen. So ist es. Wir unterscheiden uns von den Weißen und unser Denken ist anders. Wenn bei ihnen ein Vater stirbt, sagen sich seine Kinder zufrieden, wir werden uns seine Waren teilen und es für uns behalten. Die Weißen zerstören die Güter ihrer Verstorbenen nicht, denn ihr Denken ist voller Vergessen. Ich hingegen sage meinem Sohn einfach, wenn ich nicht mehr bin, wirst du meine Besitztümer verbrennen. Wir denken, dass es schlecht ist, die Güter der Toten zu besitzen, das verursacht Leid. Unsere wahren Güter sind die Dinge des Waldes, seine Gewässer, seine Fische, sein Wild, seine Bäume und seine Früchte. Das sind keine Waren. Darum lassen wir, sobald jemand stirbt, alle Dinge verschwinden, die er besaß. Wir zermalmen seine Perlenbänder, wir verbrennen seine Hängematte, seine Pfeile, seinen Köcher, seine Kalebassen und seinen Federschmuck. Wir zerschlagen seine Töpfe und werfen sie in den Fluss. Wir zerbrechen seine Machete an einem Stein und verstecken die Splitter dann in einem Termitenbau. Wir bemühen uns, jede Spur zu verwischen. Wir haken die Erde, auf der er gesessen hat. Wir schaben die Stelle an den Pfählen unseres Hauses ab, an dem die Schnüre seiner Hängematte befestigt waren. Auf diese Weise können die Lebenden die Trauer hinter sich lassen. Und der Name des Toten wird nie mehr erwähnt. Im gegenteiligen Fall nehmen die Sehnsucht nach dem Verstorbenen und der Zorn ihrer Trauer kein Ende. Im befremden Alexander von Humboldts oder dem anderer Europäer am Beispiel des Umgangs mit dem Tod eines Angehörigen wird deutlich, dass die Beschreibung eines kulturellen Vorgangs mindestens genauso viel über die eigene Kultur des Beschreibenden verrät, wie sie von der fremden Kultur zu erfassen glaubt. Festzuhalten ist, wie anders doch die Betrachtungsweisen desselben Vorgangs sein können und wie fragwürdig Ansichten einzig und allein aus dem eigenen kleinen Blickwinkel sind. Die meisten der von diesem grünen, überbordenden Reichtum faszinierten Forscher und Entdecker waren sich im Gegensatz zu den ausschließlich an der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen interessierten Landräubern und Besatzern ihrer auf der eigenen Herkunft basierenden und von inneren Widersprüchen längst nicht befreiten Interessen und ihrem daraus resultierenden ambivalenten Handeln bewusst. Schon für Humboldt war Anfang des 19. Jahrhunderts die zerstörerische Kraft der sogenannten Zivilisation evident. Koch Grünberg schreibt am Anfang des 20. Jahrhunderts in seinem Vorwort zu seinem Reisebericht »Zwei Jahre bei den Indianern Nordwestbrasiliens« »Nur zu leicht ist der Laie geneigt, auf die Wilden verächtlich herabzusehen, weil sie nackt gehen und eine andere Hautfarbe haben.« Jenseits der brutalen Ignoranz und Verachtung der Kolonisatoren haben Reisende und Forscher sich um Aufklärung und Vermittlung von Andersartigkeit bemüht und sind nicht selten in eine nicht minder falsche Verklärung des Indigenen als edlen Wilden geraten. Zuerst hervorgebracht von Denkern der Renaissance wie Montaigne und circa 200 Jahre später dann am Übergang von Aufklärung zur Romantik von Rousseau enorm popularisiert, hat eine Verklärung zum Beispiel durch einen Karl May und sein Fantasiegebilde des edlen nordamerikanischen Wilden Winnetou in erstaunlichem Maße in der Breite gewirkt. Wie kann die Beschreibung einer anderen Kultur, wie kann ein Umgang zwischen den Kulturen ohne Herablassung und Verklärung aussehen? In dem für die aktuelle Anthropologie und Ethnologie bahnbrechenden Werk »Traurige Tropen« formuliert Claude Lévi-Strauss 1955 ein nüchternes, spirituelles Fazit. Denn Menschsein heißt für jeden von uns einer Klasse, einer Gesellschaft, einem Land, einem Kontinent, einer Kultur anzugehören. Und für uns Europäer und Landbewohner bedeutet das Abenteuer im Herzen der neuen Welt zunächst, dass diese Welt nicht die unsrige war. Und dass wir die Verantwortung für das Verbrechen tragen, sie zu zerstören. Und zuletzt, dass es keine andere mehr geben wird. Seitdem der Mensch begonnen hat zu atmen und sich zu ernähren, seit der Entdeckung des Feuers bis zur Erfindung atomarer und thermonuklearer Verrichtungen, hat er, außer wenn er sich fortpflanzte, nichts anderes getan, als unbekümmert Milliarden von Strukturen zu zerstören, um sie in einen Zustand zu versetzen, in dem sie sich nicht mehr integrieren lassen. Was die Schöpfung des menschlichen Geistes betrifft, so existiert ihr Sinn nur in Bezug auf ihn selbst. Und sie werden im Chaos versinken, sobald er erloschen sein wird. Wenn der Regenbogen der menschlichen Kulturen endlich im Abgrund unserer Wut versunken sein wird, dann wird, solange wir bestehen und solange es eine Welt gibt, jener feine Bogen bleiben, der uns mit dem Unzugänglichen verbindet und uns den Weg zeigen, der aus der Sklaverei herausführt, den Marsch zu unterbrechen, jene Chance, sich zu entspannen, loszulösen. In den kurzen Augenblicken, in denen es die menschliche Gattung erträgt, ihr bienenfleißiges Treiben zu unterbrechen, das Wesen dessen zu erfassen, was sie war und noch immer ist, diesseits des Denkens und jenseits der Gesellschaft. Zum Beispiel bei der Betrachtung eines Minerals, das schöner ist als alle unsere Werke. Im Duft der Lilie, der weiser ist als unsere Bücher, oder in dem Blick, schwer von Geduld, Heiterkeit und gegenseitigem Verzeihen, den ein unwillkürliches Einverständnis zuweilen auszutauschen gestattet mit einer Katze. Dieses Innehalten, diese Momente von Erkenntnis und Selbsterkenntnis haben eigentlich alle Besucher und Erforscher der überwältigend kraftvollen, noch nicht domestizierten amazonischen Natur erfahren. Sie manchmal als unglaublich erhaben oder aber als zutiefst bedrohlich und erschreckend empfunden. Auch bei Humboldt löst das Erlebnis der ungebändigten Natur 150 Jahre vor Lévi-Strauss ein solches Zusammenspiel von Bewunderung und Erschrecken aus. Hier, inmitten des neuen Kontinents, gewöhnt man sich beinahe daran, den Menschen als etwas zu betrachten, das nicht notwendig zur Naturordnung gehört. Dieser Anblick der lebendigen Natur, in der der Mensch nichts ist, hat etwas Befremdendes und Niederschlagendes. Thank you. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Ein Uhr, die Nachrichten. Im Konflikt um das geplante Rentenpaket der schwarz-roten Koalition hat der Vorsitzende der Jungen Union, Winkel, mehr Durchsetzungsfähigkeit von Bundeskanzler Merz gefordert. Winkel sagte in seiner Rede auf dem jährlichen Deutschlandtag der Jugendorganisation von CDU und CSU in Rust, der Vorschlag von SPD-Sozialministerin Baas mit Folgekosten von 120 Milliarden Euro dürfe auf keinen Fall so kommen. Man müsse die Sozialdemokraten daran erinnern, dass nicht sie die Richtlinien der Politik bestimmten, sondern vielmehr die Unionsparteien die Wahl gewonnen hätten. Winkel betonte, als Junge Union verlasse man sich in dieser Frage auf Merz. Der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende will heute auf dem Kongress der Jugendorganisation sprechen. Dabei will er auch einen Schwerpunkt auf die Reformen in den Bereichen Arbeit und Soziales legen. Die Ökonomin Schnitzer hat die Beschlüsse der Bundesregierung zur Ankurbelung der Wirtschaft kritisiert. So müsse etwa die Stromsteuer nicht nur für die Industrie, sondern für alle gesenkt werden, sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im ZDF. Dabei denke sie auch an kleine Betriebe und die Elektromobilität. Wer beispielsweise Ladesäulen und Strom bereitstelle, der profitiere derzeit noch nicht von niedrigeren Preisen. Auch müsse mehr in den Netzausbau investiert werden, betonte die Wirtschaftsweise. Das wären wirklich sinnvolle Infrastrukturmaßnahmen, für die man auch gut eine Finanzierung mit Schulden rechtfertigen könne. Daneben komme es auch viel auf die Planungsbeschleunigung und Umsetzung an, fügte Schnitzer mit Blick auf die Koalitionsbeschlüsse hinzu. Israel hat weitere 15 Leichen von Palästinensern in den Gazastreifen gebracht und übergeben. Die Aktion ist Teil des Waffenruheabkommens mit der Hamas. Gestern hatten die Islamisten die Leiche eines Israelis übergeben. Die Vereinbarung zwischen beiden Seiten sieht vor, dass für jede tote israelische Geisel 15 tote Bewohner Gazas übergeben werden. Die genauen Todesumstände der Palästinenser sind nicht bekannt. Derzeit befinden sich noch 3 tote Geiseln im Gazastreifen, darunter ein aus Israel entführter Thailänder. Sicherheitsexperten haben sich in Hamburg zur ersten nationalen Hafensicherheitskonferenz getroffen. Hintergrund ist der Drogenschmuggel über die europäischen Nordseehäfen. Vertreter des Zolls, der EU-Kommission und der Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern sowie der deutschen Seehäfen vereinbarten eine engere Zusammenarbeit. Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher verwies auf die Entwicklung im niederländischen Rotterdam. Dort habe der Drogenhandel zu einer generellen Ausweitung der Kriminalität geführt. In Hamburg war die Menge aufgefundener Drogen zuletzt zurückgegangen. Hamburgs Innensenator Grote erklärte allerdings, dass dafür in kleineren Häfen mehr entdeckt würden. Zudem würden zunehmend Drogen auf See von Schiffen abgeworfen und dann von kleinen Booten an Land gebracht. In Köln hat am Abend die 10-tägige Sperrung des Hauptbahnhofs für den Fern- und Regionalverkehr begonnen. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten an einem neuen elektronischen Stellwerk. Nur S-Bahnen können weiterhin regulär verkehren, da sie aus einem anderen Stellwerk gesteuert werden. Die Sperrung hat weitreichende Folgen. Mit 1300 Zugabfertigungen pro Tag ist der Kölner Hauptbahnhof ein zentraler Knotenpunkt für den Bahnverkehr im Westen Deutschlands. Eigentlich sollten die Arbeiten am neuen Stellwerk im Zuge der Sperrung abgeschlossen werden. Wegen Softwareproblemen muss die Fertigstellung laut Bahn jedoch auf das kommende Jahr verschoben und der Kölner Hauptbahnhof dann ein weiteres Mal gesperrt werden. Der Wetterbericht, die Lage. Über Norddeutschland hat sich eine Luftmassengrenze gebildet, die polare Meeresluft im Norden von subtropischer Warmluft im übrigen Land trennt. Zu Wochenbeginn setzt sich in ganz Deutschland die Polarluft durch. Die Vorhersage: Nachts bedeckt und verbreitet Regen im Süden und Südosten, teils gering bewölkt und meist trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte plus 11 bis minus 1 Grad. Am Tage in der Nordhälfte bedeckt und vielfach regnerisch, in der Südhälfte wechselnd bewölkt mit Schauern, im Südosten trocken. Temperaturen im Norden und in Niederbayern 5 bis 10, sonst 10 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten: am Sonntag meist bewölkt, in der Mitte gebietsweise Schauer, 5 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die zweite Stunde von Wenn der Himmel einstürzt, eine lange Nacht über den Amazonas von Andreas Weiser. Gut 220 Jahre nach Humboldt denkt auch mein Freund Heinz Böckler, Metzgerssohn, Biologe und passionierter Angler aus Dortmund, der nun seit gut 30 Jahren am Rio Negro lebt, auf einer nächtlichen Kanutour darüber nach, was eigentlich Natur für ihn, den nach Amazonien ausgewanderten Zivilisationsflüchtling, bedeutet. Natur ist das, was ich immer noch nicht in Worte fassen kann. Das ist einmalig, das muss man einfach erleben. Das ist der absolute Seinszustand des Menschen, das ist Natur. Wir befinden uns auf einem Igapó, einem Überschwemmungsgebiet am Rio Manacapuru. Hinter uns im Kanu sitzt Ahingo, ein ebenfalls auf einem Hausboot am Fluss wohnender Nachbar von Heinz. Ahingo ist Jäger und Fischer. Er lebt vom Fluss. Heute Nacht sind wir auf der Suche nach Kaimanen, den Jacarés. Die Dunkelheit um uns herum ist ziemlich undurchdringlich. Ab und zu leuchten wir mit unseren Taschenlampen aufs Wasser. Im Lichtstrahl unserer Taschenlampen tauchen aus der Dunkelheit immer wieder zwei ziemlich eng beieinander liegende rote leuchtende Punkte auf. Die Augenpaare von Jacarés. Für mich schwer einzuschätzen, wie groß die dazugehörigen Tiere sind. Ausgewachsen können sie bis zu 6 Meter lang werden. Ein bisschen mulmig ist mir schon. Ahingo lächelt und fängt selbst an, über das, was für ihn, den Flussbewohner, den Ribeirinho, Natur bedeutet und seine Rolle darin angeht, hörbar nachzudenken. Ich bin aufgewachsen im Hinterland, mitten in der Natur. Die Stadt ist nichts für mich. Ich mag die Natur, die Ruhe. Mit 25 wurde ich zum Jäger. Seitdem mag ich das Jagen. Man muss etwas Leidensfähigkeit besitzen, aber ich finde, es ist trotzdem einfach schön, nachts die Spur eines Wildes aufzunehmen. Na, und wenn wir töten, dann ist das eben so. Und wenn das Wild entkommt, dann ist es auch okay. Jacarés, Hirsche, Packers, Gürteltiere, Wasserschweine. Ja, mit Wasserschweinen wird's schwierig. Die gibt's kaum noch. Es hat sich sehr verändert. Es leben immer mehr Menschen hier. Und alle Bewohner von Amazonien lieben halt das Jagen. Gäbe es keine Reservate, gäbe es hier nichts mehr. Wenn das so weitergeht, wird's bald nichts mehr geben. Wenn die Kinder meiner Kinder groß werden, wird es hier nichts mehr zum Jagen geben. Hier gilt leider: je mehr man fängt, desto größer der Hunger nach mehr. Das wird nur aufhören, wenn es hier nichts mehr zu fangen gibt. Aber die Fischer und die Jäger leben halt davon. Eine Logik so bestechend wie illusionslos. Ahingo selbst ist allerdings der Meinung, dass man nur so viel jagen und fangen darf, wie es der Bestand zulässt. Und deswegen ist er für Schutzzonen und hält sich an die Regeln. Und so sind wir heute Nacht auch nicht auf für die Jacarés tödlicher Mission, sondern er will den Besucher aus Berlin mal einen kleinen, lebendigen Jacaré aus dem schwarzen nächtlichen Wasser des Igapó ziehen, um ihn dann wieder zurück in sein Element zu werfen. Ein bisschen Urwaldabenteuer eben. Igapós sind die zur Regenzeit überfluteten tiefliegenden Waldgebiete neben den großen Hauptströmen des amazonischen Tieflandes. Ich starre also gebannt auf die schwarz-dunkle Wasseroberfläche, über die der Lichtstrahl unserer Taschenlampe hin und her wandert, und warte. Das ist das Krokodil losgeschwommen. Wie lang wird es sein? Meter? Anderthalb? Das Verrückte ist, dass die Augen so leuchten, wenn man die Taschenlampe drauf hält. Unglaublich hell. Manchmal ganz weiß und manchmal knallrot. Das ist schon ein seltsames Gefühl. Mitten in der Nacht, in der Nähe des Amazonas, über mir die Fledermäuse, Glühwürmchen, die Frösche, die Quaken, unheimlich viele Mücken und dieses Krokodil. Langsam weg. Irgendwie klappt das mit dem Kalman diese Nacht aber nicht. Wir beschließen, zurück zu paddeln. Ahingo gibt vorher noch ein paar Tierlaute zum Besten. Welchen nächtlichen Flussbewohner er damit anlocken will, bleibt mir verborgen. Gerade noch rechtzeitig kommen wir wieder auf unserem Flutuanchi, unserem Hausboot, an, da fängt es an, wie aus Eimern zu schütten. Solche Wolkenbrüche und tropischen Gewitter sind eines der beeindruckendsten Merkmale des tropischen Regenwaldes. Theodor Koch-Grünberg beschreibt das 1903, also gute 120 Jahre vor meiner mit einem Unwetter endenden nächtlichen Krokodilexpedition, sehr treffend so. Während wir in Manaus schon mitten in der Trockenheit waren, haben wir bereits eine Tagesreise flussaufwärts, merkwürdigerweise eine ganz andere Jahreszeit. Und fast jede Nacht, häufig auch am Tage, heftige Regengüsse. Bisweilen echte, wütende Tropenunwetter, von denen man sich in Europa keine rechte Vorstellung machen kann. Ein unheimliches und zugleich großartiges Schauspiel. Die dichten Wände der Ufervegetation sind in der finsteren Nacht von ununterbrochenen Blitzen grell beleuchtet. Schmetternde Donnerschläge lassen das Schiff erzittern und finden ihren lange anhaltenden Widerhall in den Gründen des Urwalds. Dazu tobt der Sturm und der Regen gießt herab, den man eigentlich nicht mehr Regen nach unseren zahmen Begriffen nennen kann. Der Himmel bricht zusammen. Anfang des 20. Jahrhunderts, also kurz nach dem Kautschukboom, waren zwar schon etliche Spuren der fortschreitenden Zivilisation im Ökosystem des Waldes zu beobachten, doch die Kraft der Natur war noch nicht annähernd zerstört. Das galt umso mehr 100 Jahre früher für das, was Humboldt im Wald begegnete. Zwar waren auch ihm auf seinem Weg in die Tiefen des Urwaldes schon zahlreiche von Menschen gemachte Zerstörungen der Flora und Fauna begegnet, aber die Seele der Natur des Waldes noch nicht gebrochen. Die Natur war noch übermächtig, beeindruckend, überbordend reich. Wie tief ist doch der Eindruck, den in diesen heißen Landstrichen um die Mittagszeit die Stille der Natur auf uns macht. Und nicht selten auch quälend schmerzhaft. Die tieferen Luftschichten am Boden, bis zu 5 und 7 Meter Höhe, sind mit giftigen Insekten wie mit einem dichten Dunst angefüllt. Man sieht Wolken von Moskitos, die mehr oder weniger dicht werden, je nachdem sich die Tierchen bei ihren langsamen und taktmäßigen Bewegungen zusammen- oder auseinanderziehen. Ich zweifle, dass es ein Land auf Erden gibt, wo der Mensch grausamere Qualen zu erdulden hat, als hier in der Regenzeit. Alle Abenteurer und Erforscher dieser einzigartigen Natur, vor allem dort, wo sie noch nicht domestiziert ist, haben mit Massen an Insekten zu kämpfen. So auch 1935 der Ethnologe Claude Lévi-Strauss auf seinem von Sao Paulo ausgehenden monatelangen Trip über Land ins Herz des amazonischen Urwalds. Leider war der Ort von den üblichen Insekten heimgesucht. Von Maribondo-Wespen, Mücken, Piums und Borachudos. Kleinen blutsaugenden Schnaken, die in Schwärmen fliegen. Es gab auch die Pais de Mer, Väter des Honigs, das heißt Bienen. Die südamerikanischen Arten sind zwar nicht giftig, aber sie peinigen den Menschen auf andere Weise. Gierig nach Schweiß streiten sie sich um die besten Plätze, um Mundwinkel, Augen und Nasenlöcher, wo sie sich wie berauscht von den Sekretionen des Opfers lieber zerquetschen lassen, als dass sie davonfliegen, während ihre auf der Haut zerdrückten Körper immer neue Konsumenten anlocken. Daher ihr Spitzname Lambiollos, Augenlecker. Sie sind die schlimmste Plage des tropischen Buschs. Schlimmer noch als Mücken und Schnaken, an die sich der Organismus nach einigen Wochen gewöhnt. Was vor 225 wie vor 100 Jahren das Leben des Amazonasforschers zu einer juckenden Hölle machen konnte, kann auch heute noch das Befahren kleiner Flüsse mit einem einfachen Kanu zu einem äußerst unangenehmen Erlebnis werden lassen. Wir sind einmal Fluss runtergefahren, ist ein Baum umgekippt, konnten wir nicht rechtzeitig bremsen, dann sind wir mit diesem Kanu vor diesem Baum geknallt, ganz in der Nähe hing ein Kabernest und die griffen dann auch sofort an. Wow. Kaba, kaba, kaba und blu, blu. Gott, ich ins Wasser gesprungen und abgetaucht und dann war das eine Palme, hier, die sind ja alle ziemlich stachelig, wenn die irgendwelche Früchte haben, hier Tucumar, Acai oder was auch immer, die sind alle bestachelt wie wild, diese Palmen. Und dann ich dann auch gleich irgendwie auf so einen bestachelten Zweig draufgesprungen, da war natürlich unter Wasser, konnte man nicht sehen und auftauchen, Luft holen irgendwie. Und dann streckte ich da irgendwie mein Kopf so leicht aus dem Wasser und boah, 7 Stück habe ich abgekriegt irgendwie. Einen irgendwie im Hinterkopf und dann gingen die dann immer noch in die Kopfhaut rein und bissen dann einen in die Kopfhaut rein. Und die einzige Möglichkeit war wirklich dann sich noch ein Handtuch zu nehmen, den Kopf einzupacken und dann irgendwie so irgendwie die Nase einzupacken und auch das Kinn und den Mund, dass irgendwie nur noch die Nasenlöcher rausschauten und dass man dann so atmen kann, dass man dann auch bei jedem Abzug frische Luft kriegt und nicht sein Ausgeatmetes wieder einatmen muss. Für all das wurde und wird der europäische Abenteurer und Forscher aber mehr als entschädigt durch Anblicke und Augenblicke wie diese. Es war eine der stillen, heiteren Nächte, welche im heißen Erdstrich so gewöhnlich sind. Die Sterne glänzten in mildem, planetarischem Licht. Ein Funkeln war kaum am Horizont bemerkbar, den die großen Nebelflecken der südlichen Halbkugel zu beleuchten schienen. Ungeheure Insektenschwärme verbreiteten ein rötliches Licht in der Luft. Der dicht bewachsene Boden glühte von lebendigem Feuer, als hätte sich die gestirnte Himmelsdecke auf die Grasflur niedergesenkt. Duftende Vanille und Bignonien schmückten den Eingang einer Höhle. Und darüber, auf der Spitze des Hügels, wiegten sich säuselnd die Palmen. Besonders fasziniert Humboldt der überbordende Reichtum an Biomasse. Die Zeit, wo die Aarau-Schildkröte ihre Eier legt, fällt mit dem niedrigsten Wasserstand zusammen. Um diese Zeit, wenige Tage vor dem Legen, erscheinen viele tausend Schildkröten in langen Reihen an den Ufern der Insel, recken den Hals und halten den Kopf über Wasser, ausschauend, ob nichts von Tigern oder Menschen zu fürchten ist. Die Eier werden immer bei Nacht gelegt. Nach unseren Messungen erstreckt sich die Schicht bis zu 40 Meter vom Ufer und ist im Durchschnitt einen Meter tief. Auch 100 Jahre später, kurz vor dem Ende des amazonischen Kautschukbooms, war die enorme Kraft und der Reichtum der Natur dieses Teils der Erde für den Forscher aus dem fernen Europa trotz zunehmender Domestizierung überwältigend. Auch Koch Grünberg ist zutiefst fasziniert. Diese menschenleeren Gebiete des oberen Kayari sind außergewöhnlich reich an Wild und Fischen. Überall hört man das eintönige Brummen der Mutumdibaje, den schon etwas melodischeren Ruf seines Verwandten, des Urumutum. Scharen der verschiedenartigsten Affen schwingen sich auf den Uferbäumen von Ast zu Ast und beleben mit ihren possierlichen Sprüngen und ihrem Geschrei zeitweise die Stille der einförmigen Landschaft. Neugierig und fast ohne Scheu äugen sie auf die fremde Erscheinung der Menschen herab. Hier und da huscht das Kujubim durch die Zweige. Ein zierliches Baumhuhn, dessen Wildbret zu gewissen Zeiten des Jahres kein anderes an Zartheit und Geschmack gleichkommt. Auch der Tapir tritt an manchen Stellen zahlreich auf. Besonders an der Pacarao Cachoeira, wo auf beiden Ufern seine tief ausgetretenen Pfade kreuz und quer den Wald durchziehen. Die weiten Buchten und Seen sind der Tummelplatz zahlreicher Piraiba, Sorubim, Paku und des schön gezeichneten Tucunaré, dem unter den Fischen Nordwestbrasiliens die Palme gebührt. Noch heute zieht die zwar stark bedrohte, aber in Teilen noch vollständig erhaltene Wildheit des amazonischen Regenwaldes etliche Zivilisationsflüchtlinge und Abenteurer aus Europa an. Wie zum Beispiel meinen Freund, den Biologen Heinz Böckler, der dem Angeln verfallen ist und über lange Zeit einer Fata Morgana-Vorstellung vom Paradies hinterherlief. Oder man trifft immer wieder auf gescheiterte Existenzen aus allen Teilen der Welt, die sich in ihrem alten Leben verloren haben und auf der Suche nach sich selbst sich nur noch mehr verlieren. Gescheitert an dieser außergewöhnlich existenziellen Natur und final an sich selbst. Jason aus Kanada begegne ich in einem Dörfchen am Rio Negro. Er kommt gerade von einem indigenen Stamm an der kolumbianisch-brasilianischen Grenze, dessen Schamanen mit Hilfe von starken psychogenen Drogen, in seinem Fall ein heftiges Froschgift, mit dem sie ihn eingerieben hatten, die Verbindung zu der für sie ungeheuer wichtigen Welt der Geister und Hüter des Waldes aufnehmen können und dabei tagelang in tiefste Trance versinken. Etwas, das sie selbst als träumendes Sterben begreifen und beschreiben. Jason ist dermaßen von der Rolle, dass er sofort von diesem ziemlich verlassenen Flecken Erde verschwinden und nur noch nach Hause möchte. Er hat Fieber, ist körperlich am Ende und absolut desillusioniert. Offensichtlich war diese von Kotzattacken begleitete Erfahrung des Sterbens zu viel für einen Menschen, der meint, er könne sich ohne jeglichen Bezug zur Kultur der indigenen Geisterwelten spirituell bereichern. Die Menschen sind schon seltsam. Ziehen sie aus, um was zu erfahren und leiden. Dieses Land hier ist nicht für den Weißen gemacht, das ist irgendwie zu stark. Einen anderen Auswanderer treffe ich Tage später auf der mitten im Amazonas liegenden Flussinsel Silves. Fernando Otto Höfer. Ursprünglich aus Schwerin, dann Flucht nach Westdeutschland, Anstellung als Fernlastwagenfahrer in Bayern, später erfolgloser Hasenzüchter in Frankreich und schließlich Ende der 70er Jahre der Wechsel ohne Rückflugticket nach Brasilien mit Endstation Amazonien. Hier schlägt er sich mit allen möglichen und unmöglichen Jobs wie Baumfäller, Goldgräber, Rinderhüter, Hotelmanager, Fahrer durch. Ich treffe ihn in einer winzigen, allein auf einer Lichtung stehenden Holzhütte. Spärlich ausgestattet mit einem durchgelegenen Bett als einzigem Möbelstück. Er selbst nennt seine Hütte mein öffentliches Gefängnis. Zu seinen zwei in Deutschland zurückgelassenen Kindern hat er keinerlei Kontakt mehr. Wie er auch überhaupt schon lange keinerlei Verbindung mehr in die alte Heimat besitzt. Eigentlich existiert er gar nicht mehr. Weder dort noch hier. Denn auch hier auf seiner letzten Station, der Flussinsel Silves, gleicht seine Existenz nur noch einem flüchtigen Windhauch vor der endgültigen Stille. Er besitzt weder Personalausweis noch Pass. Zahllose Malaria-Erkrankungen haben seinen Körper geschwächt. Der Alkohol hat wohl das Übrige getan. Nahezu mittellos und vereinsamt sitzt er an einem Nachmittag im März vor mir. Sein Geist aber ist hellwach und klar. Stundenlang erzählt er mir vom Wald, von den Indigenen und von für ihn manchmal recht unangenehmen Auseinandersetzungen mit den hier heimischen Caboclos, den an den Flüssen lebenden Nachfahren aus Verbindungen von indigener Bevölkerung und weißen Eindringlingen. Eine gewaltige, tiefe Narbe durchzieht seinen fleischigen Nacken. Das eindrückliche Andenken an einen fast tödlichen Angriff auf ihn mit einer Machete. Motiv Eifersucht. Vor ihm liegt ein zeitgenössisches Bild von Alexander von Humboldt. Dieser Alexander von Humboldt ist einer der größten Männer, die überhaupt in der Welt rumgeschnüffelt haben. Was bedeutet der für dich? Eine Bestätigung für das, was ich hier durchgemacht habe. Für mich ist er auf einer Seite deshalb gut, er war einer von den Leuten, der wirklich die Courage hatte, in die Welt zu gehen. Zur damaligen Zeit. Ne? Denn damalige Zeit gab es doch nichts. So wie man hier auf dem Bild sieht, der hat eine Flinte. Ja, da braucht es noch 3 Jahre, bis du die einmal geladen hast. Ne? Und da ist der in den Urwald gegangen. Und wie du die Tiere hier siehst, zum Beispiel den Tapir, der ist mit Pfeil und Bogen erlegt. Ne? Eine Bananenstaude siehst du hier. Ne? Ja, er hat sich rein, ganz rein hat er sich nur auf die Eingeborenen verlassen. Und von meiner Warte aus, er konnte kein Wort von diesen Indianern. Er hat sich nur mit Händen und Füßen unterhalten. Und da hat er noch einen Pfarrer mitgenommen. Da sitzt so einer. Denn damals ohne Kirche ging gar nichts. Ne? Du musst nicht glauben, dass was hier auf diesem Bild zu sehen ist, dass er das jeden Tag hatte. Der hatte jeden Tag den Magen nicht voll. Ich möchte gerne wissen, wie oft der hungrig durch den Urwald marschiert ist. Obwohl er das Gewehr in der Hand hatte. Und du nichts findest zum Schießen. Ich bin ja schon oft durch den Urwald gegangen, da hörst du höchstens die Vögel pfeifen. Und wenn du in die Nähe kommst, dann guckt der Tucano oder der Nambu oder sonst irgendein, der guckt auf dich in dem Augenblick, wo du den Kopf hebst und zu ihm guckst, ist er schon weg. Der Einzige, der sitzen bleibt, ist der Arschgeier. Der wartet. Der wartet wirklich. Und bis du die Ohren auf die Seite legst, solange wartet der Arschgeier. Er lacht, aber ist es wahr? Ja. Mittendrin, mit beiden Beinen, stehe ich im Urwald. Und die Zivilisation, gut, jetzt ist sie ja schon ziemlich weit hier vorgeschritten. Aber wie ich hierher gekommen bin, da war wirklich noch Urwald. Urwald. Da war voll mit Schlangen damals noch. Wir haben 6, 8 Schlangen in einer Nacht, habe ich getötet damals hier. Und alle Qualitäten, die du dir noch vorstellen kannst. Die Natur ist ja so vielfältig, ne? Und oh, Angst vor Ansa und nein, so. Ich habe nur Angst vor einem, wie ich dir eben gezeigt habe, nur vor Feuerameisen. Ich habe schon mit Raubkatzen gegenüber gestanden. Tiere, große Tiere machen mir keine Angst. Denn, wie sagt man so schön auf Deutsch, eine Gefahr, die du kennst, ist keine Gefahr. Aber etwas Gutes ist, hat eben die Natur gemacht. Was sich bewegt, das siehst du. Und wenn du lange lebst, in diesem Urwald, so wie ich hier lebe, bekommst ein inneres Gefühl, wann die Gefahr droht und wann sie nicht droht. Die ursprünglichen Bewohner und eigentlichen Bewahrer des Waldes hatten und haben zu dem seit Jahrtausenden zu ihnen gehörenden Habitat allerdings ein gänzlich anderes Verhältnis als die meisten weißen Eindringlinge in diese gewaltige Natur. Für das circa noch 30.000 Menschen zählende und erst wenige Jahrzehnte in direktem Kontakt mit der Zivilisation der Invasoren stehende Volk der Yanomami im Grenzgebiet zwischen Brasilien und Venezuela ist der Wald ein von Geistwesen, den Shapiri, beschützter, eigenständiger, lebendiger Organismus. Davi Copanava, Schamane, Aktivist und Botschafter der Kosmologie seines Volkes. Shapiri, eles são protetores da floresta. Ele que protege a floresta. Shapiri, das sind die Beschützer des Waldes. Derjenige, der den Wald schützt, derjenige, der sich um die Gesundheit des Waldes, des Landes, des Wassers und der sauberen Luft kümmert. Das ist die Aufgabe der Shapiri. Wir Yanomami verstehen das. Ohne Shapiri herrscht immer Krankheit. Es sind die Shapiri, die unser Leben schützen. Sie beschützen das, was ihr Raumordnungs- und Umweltmanagementplan nennt, also eigentlich unser ureigenes Land. Sie beschützen die Bäume, die Früchte tragen, wie Asahi, Hurichinya oder Nüsse. Sie beschützen das saubere Wasser. Das ist die erhaltende Arbeit der Shapiri. Ich bin selbst ein Shapiri. Ich bin der Chef der Shapiri. Und zwar so, wie mein Schwiegervater mich darin unterwiesen hat. Ich habe die Yakuana genommen. Yakuana ist ein besonderer Baum, den wir kennen. Das sind die Bäume, die einen träumen lassen, die einen zum Nachdenken bringen, einen bestimmte Dinge erkennen lassen. So bin ich also. Der Shapiri hat die Kontrolle, weil er Wissen hat, weil er ganz nah dran ist, alles aus nächster Nähe sieht. Wenn wir Yakuana nehmen und träumen und unsere Augen erleuchtet sind, erblicken wir die Seele des Waldes, die Seele der Erde, die Seele des Wassers und genau deshalb sind wir geschützt. Es ist nicht die Regierung, die uns schützt. Die Regierung schützt uns nur mit Impfstoffen, nur mit Medizin. So schützt die Regierung. Aber was in Wahrheit alles beschützt und nicht nur ein Stück Land im Gebiet der Yanomami, ist das ursprüngliche Volk, sind unsere Vorfahren. Jeder und jedes wird durch die Kraft der Shapiri geschützt. Nun ist der Regierung, der protegiert. Der Regierung protegiert nur mit einer Vakzine, nur mit einem Remedium. Isso ele protege. Mas que protege de verdade, seu povo originário que está protegendo. Protegendo tudo. Não é só um pedaço da terra Yanomami, não. Eles tão, nós também. Todos que tá protegido na força do Shapiri. Die Shapiri, von denen es im Yanomami-Kosmos parallel zu Pflanzen, Tieren, Wasserläufen, Bergen, Steinen, Winden, Blitzen, also zur organischen wie anorganischen Energie des Waldes unzählig viele gibt, müssen gepflegt und bei Laune gehalten werden. Ansonsten würden sie sich zurückziehen und den Wald und seine Bewohner dem stets drohenden Unheil, dem Sturz des Himmels, somit dem Ende der Welt ungeschützt ausliefern. Diese Aufgabe obliegt den Schamanen. Sie versetzen sich mittels des nicht selten über mehrere Tage andauernden, ununterbrochenen Konsums von starken psychogenen Drogen, die der Wald ihnen liefert, in einen extremen Trancezustand, den sie als einen Zustand des Traums zwischen Leben und Tod, zwischen Diesseits und Jenseits beschreiben. Bei den Yanomami ist es das von ihnen sogenannte Yakuana-Pulver, das dem Schamanen über eine Art Strohhalm durch die Nase gepustet wird und was sie Trinken nennen. Dieses psychogene Pulver wird aus einer Hülsenfrucht sowie einer Baumrinde hergestellt. Eine Droge, die unter anderem Namen auch bei weiteren Völkern des Amazonasgebietes bekannt ist und ähnlich genutzt wird. Während ihr Geist im Zustand der Trance zu den Geistern des Waldes, den Shapiri, die pausenlos nach Yakuana-Nachschub dürsten, aufsteigt und mit ihnen tanzt, wie die Schamanen sagen, bleibt der physische Körper des Schamanen nicht selten über Tage nahezu völlig ausgeschaltet. Tage und Nächte, in denen nichts gegessen und kaum getrunken wird. Diese Menschen verstehen sich selbst als integraler Bestandteil des lebendigen und von unzähligen Geistwesen bevölkerten Organismus Wald. Jede Pflanze, jedes Tier, jeder Stein, jedes meteorologische Ereignis, seien es Donner, Regen oder Trockenheit, bis hin zu Krankheiten und Seuchen, werden in der Kosmologie der Yanomami von diesen Geistern, den Shapiri und ihren Bildern, beherrscht, beeinflusst, sowie ausgelöst und wieder beendet. Die Summe all dieser Entitäten und Ereignisse ist der Wald. Und die Existenz dieses Waldes hängt unmittelbar mit der mystischen Entstehung von Himmel und Erde zusammen. Davi Kopanava in Der Sturz des Himmels. Am Anfang war der Himmel noch neu und zerbrechlich. Der Wald war eben erst ins Dasein gelangt und alles fiel noch allzu leicht wieder dem Chaos anheim. Es war der Anbeginn der Zeit, in dessen Verlauf sich unsere Vorfahren nach und nach in Wildtiere verwandelten. und als die Mitte des Himmels schließlich ganz einstürzte, wurden viele von ihnen in die Unterwelt gestoßen. Der Rücken des zu Anbeginn der Zeit herabgefallenen Himmels ist zum Wald geworden, in dem wir leben. Aus diesem Grund nennen wir den Wald Waro Patarima Mosi, den alten Himmel. Und die Schamanen nennen ihn auch Hutukara, was der Name dieser alten Himmelsebene ist. Die Shapiri arbeiten pausenlos, um den Wald davor zu bewahren, dem Chaos anheimzufallen. Nur die Shapiri können den Wald schützen und ihn robust werden lassen. Darum folgen wir den Spuren unserer Vorfahren, indem wir mit der Yakuana zu Geistern werden. Dies macht die Shapiri glücklich. Und dann kümmern sie sich auch weiterhin um uns. Die Weißen kennen diese Dinge nicht. Selbst herrlich halten sie uns für unwissender als sie, nur weil sie es verstehen, Maschinen, Papier und Tonbänder herzustellen. Die Schamanen arbeiten nicht für Geld, wie die Ärzte der Weißen. Sie arbeiten nur dafür, dass der Himmel und der Wald an ihrem Platz bleiben, damit wir jagen, unsere Gärten bestellen und bei guter Gesundheit leben können. Unsere Ältesten kannten kein Geld. Omama lehrte sie kein einziges Wort wie dieses. Das Geld beschützt uns nicht. Es füllt uns nicht den Magen. Es erzeugt nicht unsere Freude. Für die Weißen ist das anders. Sie wissen nicht, wie wir mit den Geistern zu träumen. Sie ziehen es vor, nicht zu wissen, dass die Arbeit der Schamanen darin besteht, die Erde zu beschützen. Sowohl für uns und unsere Kinder, als auch für sie und ihre Kinder. Unser Wald ist groß und schön, aber das ist er nicht ohne Grund. Er verdankt sich seinem Fruchtbarkeitswert. Wir nennen das Nerope. Ohne ihn würde im Wald überhaupt nichts wachsen. Zu Anbeginn der Zeit setzte Omama diesen Fruchtbarkeitswert ins Innere der Erde und sein Bild verstreute sich danach auf ihrer gesamten Oberfläche, bevor es sogar zur Erde der Weißen gelangte. Seine eigentliche Mitte liegt bei uns, hier, wo Omama ins Dasein gelangte. Es ist wahr. Wir wohnen im Wald an dem Ort, an dem der Vater der Fruchtbarkeit Nerope residiert. Am Ort seines Ursprungs. Das, was die Weißen Natur nennen, bedeutet in unserer sehr alten Sprache Urihia, Walderde. Aber auch ihr nur für die Schamanen sichtbares Bild, das wir Urihinari nennen, den Geist des Waldes. Ihm verdanken wir, dass die Bäume lebendig sind. Das Bild des Fruchtbarkeitswerts Neroperi des Waldes ist ebenfalls das, was die Weißen Natur nennen. Es wurde mit ihm erschaffen und verleiht ihm seinen Reichtum. Somit sind für uns die Shapiri-Geister die wahren Besitzer der Natur und nicht die Menschen. Tatsächlich ist es noch um einiges komplizierter mit den physischen Existenzen und den dazugehörigen Geistern. Denn jedes Wesen des Waldes besitzt ein Utupi-Bild. Es sind diese Bilder, die die Schamanen rufen und herabsteigen lassen. Sie sind es, die zu Shapiri werden und ihren Vorstellungstanz für den Schamanen aufführen. Sie sind der wirkliche Kern, das Innere der Tiere, die wir jagen. Diese Bilder sind das wahre Wild, nicht jenes, das wir essen. Sie sind so etwas wie Fotografien. Diese Fotografien, diese Utupi-Bilder, sind im Verständnis der Yanomami die ursprünglich seiende, primordiale Essenz des jeweiligen Wesens. Aber nur die Schamanen können sie sehen. Die Weißen würden mit ihren Worten sagen, die Tiere des Waldes, die wir essen, sind ihre Repräsentanten. Also ist der Iro-Brüllaffe, den wir in den Bäumen jagen, etwas anderes als sein Bild Irori, der Brüllaffengeist, den der Schamane zu sich ruft. Zu Anbeginn der Zeit gab es keinerlei Wild im Wald. Es existierten nur die Ahnen mit den Tiernamen, die wir als Yaori bezeichnen. Doch schon bald versank der Wald im Chaos und sie wurden anders. Sie schmückten sich mit Urukubemalungen und verwandelten sich nach und nach in Wild. Aus menschlichen Pekaris wurden Pekaris. Menschliche Rehe wurden zu Rehen. Menschliche Agutis wurden zu Agutis. Und wir, die wir nach ihnen ins Dasein gelangten, essen sie seither. Dabei gehörten wir zu Beginn noch alle zu denselben Leuten. Die Tapire, Pekaris und die Aras, die wir im Wald jagen, waren auch Menschen. Deshalb denke ich, dass unser Inneres mit dem des Wildes identisch ist und wir uns bloß den Namen Menschen zuschreiben und so tun, als wären wir welche. Wir, die wir kein Wild geworden sind, wir essen die unseren, unsere Brüder, die Tapire, Pekaris und all die anderen. Diese mythische Beschreibung des untrennbaren Zusammenhangs zwischen Tier- und Menschenwelt und zwischen Diesseits und Jenseits ist nur ein winziges Beispiel für die enorme Komplexität des physischen wie spirituell-geistigen Kosmos der Yanomami. Und man bedenke, die Yanomami sind nur eines von derzeit noch ca. 350 indigenen Völkern und Gruppen, die jeweils ihre ganz eigenen Kosmologien haben. Wir nennen sie wild. Aber tatsächlich sind wir alle Menschen. Und weil das so ist, behandelt man das getötete Wild mit Respekt und ist dankbar dafür, dass es sich in den Augen der Yanomami teils sogar freiwillig als Nahrung zur Verfügung gestellt hat. So darf der Jäger das erlegte Wild nicht einfach mitnehmen oder vor Ort selber verspeisen. Er lässt den physischen Körper des erlegten Tieres am Ort seines Hinübergehens in die Welt der Geister liegen und kehrt ohne seine Beute in die Maloka zurück. Erst am nächsten Tag sammelt ein anderer Trupp die Beute ein, bringt sie ins Dorf, wo sie dann verteilt wird. Davi Kupanava wurde dieses mythische Gesetz mit folgenden Worten von den alten Schamanen gelehrt, die ihn bei seinen ersten Initiationsritualen unter der Wirkung des starken Halluzinogens Yakuana begleiteten. Wenn ihr eure Beute nicht selbst esst, wird das Wild euer Freund sein. Wenn ihr keine Rücksicht auf die Tiere nehmt, werden sie euch nicht mögen. Ihr werdet immer ungeschickt bei der Jagd bleiben. Diese Worte sind seit jeher in uns. Deshalb erlegen wir das Wild nicht einfach so, ohne Rücksicht. Die Weißen hingegen kennen sie nicht und ihre Vorfahren haben das Wild, das auf ihrem Land lebte, stark dezimiert. Der Wald gehört Omama. Und aus diesem Grund besitzt er einen langen Lebensatem, den wir Urihi Vishia nennen. Das ist sein Atmungssystem. Im Gegensatz dazu ist der Atem des Menschen sehr kurz. Wir leben nur kurze Zeit und sterben schnell. Der Wald hingegen, sofern wir ihn nicht zerstören, stirbt nie. Er ist nicht wie der Körper des Menschen. Er zerfällt nicht, um zu verschwinden. Er wird immer wieder neu geboren. Durch seine Atmung können die Pflanzen wachsen, von denen wir uns ernähren. Und wenn wir krank sind oder uns im Gespensterzustand befinden, borgen wir uns manchmal seinen Atem, damit er uns stützt und heilt. Das ist es, was unsere Schamanen tun. Der Wald atmet, aber die Weißen nehmen es nicht wahr. Sie glauben nicht, dass er wirklich lebendig ist. Dabei braucht man sich nur seine Bäume anzusehen, deren Blätter immer glänzen. Wenn er nicht atmen würde, wären sie trocken. Dieser Lebensatem entströmt dem Zentrum der Erde, das der alte Himmel Hutukara ist. Er breitet sich über die gesamte Waldfläche aus und strömt sogar in den Wasserläufen der Flüsse und Bäche. Die Weißen, die den Wald roden, denken wahrscheinlich, seine Schönheit sei ohne Grund entstanden. Aber das ist nicht wahr. Sie verwüsten ihn achtlos, nur weil sie ihn nicht mit den Augen der Schamanen betrachten können. Der brasilianische Urwaldforscher Professor Antonio Donato Nobre beschäftigt sich seit Jahrzehnten intensiv mit der Funktionsweise des Urwalds. Er arbeitet und forscht am brasilianischen Institut für Weltraumforschung, dem INPI, dem Instituto Nacional das Pesquisas Espaciais in São José dos Campos bei São Paulo. Von seinem Institut aus wird ganz Brasilien inklusive des Amazonasbeckens, also auch das Yanomami-Gebiet, mittels Satelliten überwacht. Professor Nobre nutzt zwar keine schamanischen Techniken, um den Wald zu verstehen und seine Geheimnisse zu enträtseln. Er verlässt sich hauptsächlich auf moderne Messtechnik in Kombination mit Satellitenbeobachtungen aus dem All. Aber er baut zusätzlich über hunderte von Jahren tradiertes indigenes Wissen über das lebendige System Wald in seine Forschungen mit ein. Eine seiner zentralen Theorien ist die der fliegenden Flüsse, die mittlerweile weltweit anerkannt ist und mit der er auch einer außerwissenschaftlichen Öffentlichkeit bekannt wurde. Rios voadores são fluxos de vapor de água na atmosfera e que se assemelham aos rios da Terra porque eles são fluxos concentrados. Fliegende Flüsse sind Ströme von Wasserdampf in der Atmosphäre, die den Flüssen der Erde ähneln, weil es sich um konzentrierte Ströme handelt. Sie verfügen zwar nicht über ein Kanalsystem wie Flüsse auf der Erde, transportieren jedoch in einem engen Bereich der Atmosphäre eine große Menge bzw. einen großen Strom von Wasserdampf. Und Wasserdampf ist der Rohstoff für die Bildung von Wolken und damit von Regen. Wenn wir also von fliegenden Flüssen sprechen, meinen wir damit, dass sie Wasser durch die Atmosphäre von einem Ort zum anderen transportieren. Im Amazonasgebiet spielt der Wald eine sehr wichtige Rolle, weil er etwas ausstrahlt, was schon Humboldt, dem deutschen Naturforscher, der hier umherwanderte, vor über 200 Jahren auffiel. Der Wald macht die Luft feucht, nicht wahr? Er sondert viel Feuchtigkeit ab, entzieht sie dem unterirdischen Grundwasserleiter und gibt sie an die Atmosphäre ab. Und außerdem spielt es eine Rolle, und das ist eine neue Entdeckung zweier russischer Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, nämlich, dass es den Druck über der Region senkt und Feuchtigkeit aus dem Ozean nach Südamerika zieht. Dieser Effekt, den wir als biotischen Feuchtigkeitspumpeneffekt bezeichnen, ist für die Versorgung der fliegenden Flüsse verantwortlich. Esse efeito, que a gente chama de efeito da bomba biótica de umidade, é o responsável por alimentar os rios voadores. Milliarden Bäume im Amazonasbecken emittieren Feuchtigkeit und produzieren nach der Theorie der biotischen Pumpe somit lokale Tiefdruckgebiete, die das über dem äquatorialen Atlantik in die Atmosphäre verdunsteten Wasser aufs dicht bewaldete Festland ziehen und dort abregnen lassen. Die Bäume können sich so mit Nährstoffen versorgen, wandeln dann wiederum über Photosynthese CO2 in Sauerstoff um und geben einen Teil des Wassers über Evaporation wieder an die Atmosphäre ab. In Wolken gebundenes Wasser, das neben lokalen Regenereignissen die fliegenden Flüsse, auf Portugiesisch Rios Voadores, erzeugt. Diese werden mit den Höhenwinden Richtung Anden transportiert und dort von den über 6000 Meter hohen Bergen in die zentralen und südlichen Regionen Lateinamerikas umgelenkt, wo sie schließlich abregnen. In der Region, in der 70% des südamerikanischen Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet wird. Ohne dieses Wasser aus dem amazonischen Regenwald wäre dort eine Wüste. Ähnlich der Atacama auf der pazifischen Seite der Anden und anderen Wüsten auf denselben Breitengraden unseres Planeten. Ein perfekter Kreislauf der Natur. Und Basis der gesamten südamerikanischen Kultur und Ökonomie. Wie aber funktioniert diese Vaporisation, angetrieben durch die biologische Kraft der Bäume, genau? Und welche nahezu unvorstellbare natürliche Kraft steckt in diesem Prozess? Unter anderem dazu hat Professor Norbede 2017 eine Studie veröffentlicht: Das zukünftige Klima Amazoniens. Pflanzen schwitzen. Das verdunstete Wasser kühlt sowohl die Blätter als auch die Umwelt. Aber die Transpiration der Pflanzen ist noch viel wichtiger. Sie fördert die Saugströmung von nährstoffreichem Bodenwasser durch die Wurzeln und entlang des Stammes bis zu den Blättern. Es ermöglicht den Blättern, ihre Mikroportale zu öffnen und Wasserdampf zu emittieren und gleichzeitig dem wichtigsten gasförmigen Dünger, das CO2, hineinzulassen. Die von den Pflanzen produzierten Gerüche, das heißt die organischen Gase, die in diversen Rollen für die Art und Weise, wie die Atmosphäre und die Niederschläge funktionieren, verantwortlich sind, werden zusammen mit dem verdunsteten Wasser ausgestoßen. Ohne Transpiration würden die Pflanzen ihr eigenes Wohlergehen nicht mehr regulieren. Sie würden dann die Umgebung nicht mehr kontrollieren. Und aus Mangel an Nährstoffen, CO2 inbegriffen, und übermäßigen Temperaturen sterben. Ein großer Baum kann in nur einem Tag mehr als 1000 Liter Wasser von der Erde pumpen und verdunsten. Im Amazonasgebiet sind Hunderte von Milliarden von Bäumen in den Wäldern heimisch. Pro Tag verdunsten alle Bäume im Amazonasbecken 20 Milliarden Tonnen Wasser. Genau wie ein Gebäude mit vielen Stockwerken kann ein Quadratmeter Boden im Amazonas bis zu 10 Quadratmeter einer komplizierten Blattoberfläche verteilt auf verschiedenen Ebenen in den Baumkronen versorgen. Dies erklärt die Tatsache, warum eine bewaldete Fläche so viel Wasser verdampfen kann wie die flüssige Oberfläche eines Ozeans oder Sees. Die Berechnung für den gesamten Amazonas-Regenwald mit einer Fläche von etwa 5,5 Millionen Quadratkilometern ergab die fantastische Zahl von 20 Milliarden Tonnen, das sind 20 Billionen Liter Wasser pro Tag. Es ergeben sich mehr als 22 Milliarden Tonnen Wasser, wenn alle Wälder des äquatorialen Teils Südamerikas hinzugefügt werden. Und 25 Milliarden oder mehr, wenn wir die Wälder in ihrem ursprünglichen Zustand im Jahr 1500 berücksichtigen. Zum Vergleich: Die tägliche Wassermenge, die vom Amazonas in den Atlantik gespült wird, beträgt 17 Milliarden Tonnen. Die enorme Größe der Energietransformation, die bei diesem biophysikalischen Prozess erfolgt, ist kaum vorstellbar. Wie viel Strom wäre erforderlich, um all dieses Wasser zu kochen und zu verdampfen? Das Itaipu-Kraftwerk mit seinen 14.000 Megawatt Leistung müsste 145 Jahre lang Strom bei maximaler Kapazität erzeugen, um die äquivalente Wassermenge zu verdampfen, die in nur einem Tag im Amazonasgebiet verdunstet. Selbst die größten von Menschen gemachten Strukturen sind neben der Klimakraft des Waldes mikroskopisch klein. Damit allerdings die in die Atmosphäre emittierte Menge an Wasserdampf wieder abregnen kann, muss die Luftfeuchtigkeit wieder zu Wasserdampf, also zu Wolken, kondensieren, um sich dann wieder in Regenwasser zu verwandeln. Das Kondensieren des Wasserdampfes regulieren kohlenstoffartige Gase, die von den Bäumen selbst produziert werden. Sie bilden sehr feine, wasseraffine Staubpartikel, die als effiziente Kondensationskerne fungieren. Sie werden erst ausgewaschen, wenn sie oxidieren und als Aerosole ausregnen, die dann Regen produzieren. Es gibt noch unzählige andere Mechanismen, die das lebendige System Wald zu einem wahren Wunderwerk, zu einer großartigen Reparaturwerkstatt des Lebens machen. Allein die Yanomami kennen ungefähr 200 verschiedene Pflanzen, die sie als Heilpflanzen nutzen. Neben den Schamanen verwenden auch die sehr kundigen Frauen unserer ältesten Heilpflanzen aus dem Wald. Sie rieben damit die Körper der Kranken ein, die soeben dem Verschlingen durch die unheilvollen Wesen oder durch die Geister der Seuche entgangen waren oder badeten sie darin. Leider wissen heute nur noch wenige Frauen, diese Pflanzen anzuwenden. Solche Behandlungen mit den diversen im Wald gefundenen Heilpflanzen finden bei schwereren Krankheiten allerdings immer erst nach der Behandlung durch den unter dem Einfluss der Yakuana-Droge stehenden Schamanen statt. Aber nicht nur die heilende, psychogene Kraft von Pflanzen, sondern auch extrem giftige Substanzen wurden und werden aus dem Wald destilliert. Das bekannteste von ihnen ist das Curare, ein Pfeilgift, das aus den Blättern und der Rinde verschiedener Lianenarten hergestellt wird. Es wird zum Jagen, aber manchmal auch, wie Humboldt im Jahre 1800 ziemlich empört beobachtet, von einigen Stämmen zum Töten von Feinden genutzt. Andere aus natürlichen Quellen hergestellte Gifte, wie ein bei den Yanomami unter dem Namen Pashu-Uku bekanntes Gift, wird zum Fischen benutzt. Das aus einer Wurzel hergestellte Nervengift wird in eher stehende Gewässer geschüttet, betäubt oder tötet die darin schwimmenden Fische, die dann nur noch eingesammelt werden müssen. Der Verzehr der zubereiteten Fische ist ungefährlich. Unter dem Namen Kunaha erfüllt dieses Gift bei einem anderen sehr kleinen amazonischen Stamm, den Suruaha im Süden des Bundesstaates Amazonas, einen allerdings gänzlich anderen Zweck. Die ca. 140 Mitglieder dieses extrem isolierten Stammes bewohnen dort ein ihnen eigens vom brasilianischen Staat zugewiesenes Territorium. Der bereits erwähnte Werner Hammer und seine Frau gehören zu den ersten Weißen, die sich über längere Zeit bei ihnen aufgehalten haben. Wir haben 1990 die Zuluha besucht. Das war bis dahin ein mehr oder weniger unbekanntes Volk, was gar keinen Kontakt zu der Außenwelt hatten. Wir waren da damals wochenlang mit dem Kanu unterwegs, bis wir dann die Siedlung erreichten. Das waren damals nur 120 Personen. Die haben ein ganz besonderes Verhältnis zum Leben und vor allem zum Tod, was sich unterscheidet zu allen anderen Völkern, nicht nur in Südamerika, sondern eventuell zu der ganzen Welt. Das ist einmalig. Das ist ein Volk, die sich vor 100 Jahren ungefähr aus mehreren Völkern neu gebildet haben. Die Vorfahren waren von Gummisammlern oder Goldsuchern umgebracht worden und die bildeten einen neuen Stamm, ohne eben die vorherigen Führungspersonen, Häuptlinge und Schamanen zu haben. Die waren umgekommen. Und so hat sich eine ganz neue Religion oder Lebensweise herausgebildet. Das Ideal ist, so früh wie möglich ins Jenseits zu den Vorfahren zu kommen. Und das beinhaltet, dass sich jedes Jahr von den wenigen Leuten, Stammesmitgliedern, mindestens 5 bis 7 Leute umbringen, Selbstmord begehen mit einem Fischgift, was sie einnehmen. Und manche überleben das, berichten dann auch, was sie erleben, durch die Art Vorhölle kommen, kämpfen müssen, um dann in das Jenseits zu kommen, wo sie auf ihre Vorfahren treffen. Und das scheint so eine Art ideales Land zu sein, paradiesisch. So kann man sich das vorstellen. Und das ist schon beeindruckend zu sehen, dass sich so junge Leute umbringen, Mütter, Familienväter. Und in dem Volk gibt es Unmengen von Waisenkinder, die dann auch versorgt werden. Aber das ist schon einmalig. Es gibt auch einige sehr alte Leute, aber die werden verachtet, weil sie nicht früh genug den Schritt gemacht haben, um ins Jenseits zu kommen. Einige Zeit nach dem Ehepaar Hammer entdeckten auch amerikanische Evangelikale die Soruaha und wollten diese unbedingt vor dem Fegefeuer retten. Allerdings ohne Erfolg, wie Werner Hammer erzählt. Denen können Missionare kaum was erzählen vom Jenseits und vom Himmelreich, weil viele der Leute glauben, es selber schon erlebt zu haben und die Missionare im Grunde genommen für die Unwissende sind. Die Substanzen des Waldes sind, wie Davi Copanava bereits erwähnt hat, bei weitem nicht nur zum Jagen, Vergiften von Feinden oder zum Begehen von Selbstmord tauglich. Im Gegenteil. Ich erinnere mich an eine Begegnung mit einer alten Kräuterverkäuferin vor wenigen Jahren am Hafen von Manaus, Donna Maria. Ihr Marktstand quillt über von unzähligen Kräutern und natürlichen Mixturen. Nahezu gegen jedes Leiden, von Unfruchtbarkeit, Impotenz, Kinderlosigkeit und Depressionen, über Abszesse, Hautkrankheiten, Gastritis, Hämorrhoiden bis hin zur Grippe, heftigen Erbrechen, Fieber und Eifersucht oder zur Unterbrechung von unerwünschten Schwangerschaften gibt es das passende Kraut. Antikonzeptional. Donna Maria klärt mich auch über das Anwendungsgebiet und den richtigen Gebrauch eines ihrer empfängnisverhütenden Kräuter auf. Como funciona? Dann zerstreut sie meine Bedenken, mich mit ihren Tees vergiften zu können, die sie mir gegen meine Bauchschmerzattacken empfiehlt und erklärt Zubereitung und Einnahme. Uma casquinha, um colo. É, mas é não perigoso, né? Bye. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Zwei Uhr, die Nachrichten. Die Ökonomin Schnitzer hat die Beschlüsse der Bundesregierung zur Ankurbelung der Wirtschaft kritisiert. So müsse etwa die Stromsteuer nicht nur für die Industrie, sondern für alle gesenkt werden, sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im ZDF. Dabei denke sie auch an kleine Betriebe und die Elektromobilität. Wer beispielsweise Ladesäulen und Strom bereitstelle, der profitiere derzeit noch nicht von niedrigeren Preisen. Auch müsse mehr in den Netzausbau investiert werden, betonte die Wirtschaftsweise. Das wären wirklich sinnvolle Infrastrukturmaßnahmen, für die man auch gut eine Finanzierung mit Schulden rechtfertigen könne. Daneben komme es auch viel auf die Planungsbeschleunigung und Umsetzung an, fügte Schnitzer mit Blick auf die Koalitionsbeschlüsse hinzu. Im Konflikt um das geplante Rentenpaket der schwarz-roten Koalition hat der Vorsitzende der Jungen Union Winkel mehr Durchsetzungsfähigkeit von Bundeskanzler Merz gefordert. Winkel sagte in seiner Rede auf dem jährlichen Deutschlandtag der Jugendorganisation von CDU und CSU in Rust, der Vorschlag von SPD-Sozialministerin Baas mit Folgekosten von 120 Milliarden Euro dürfe auf keinen Fall so kommen. Man müsse die Sozialdemokraten daran erinnern, dass nicht sie die Richtlinien der Politik bestimmten, sondern vielmehr die Unionsparteien die Wahl gewonnen hätten. Winkel betonte, als Junge Union verlasse man sich in dieser Frage auf Merz. Der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende will heute auf dem Kongress der Jugendorganisation sprechen. Dabei will er auch einen Schwerpunkt auf die Reformen in den Bereichen Arbeit und Soziales legen. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Attermann, fordert einen besseren rechtlichen Schutz für Frauen vor sexueller Belästigung im Alltag. Fänden solche Fälle etwa beim Einkaufen, im Fitnessstudio, in der Fahrschule oder bei der Wohnungssuche statt, gelte kein Diskriminierungsverbot, sagte Attermann der Funke Mediengruppe. Am Arbeitsplatz hingegen gelte sexuelle Belästigung bereits als Diskriminierung und sei entsprechend verboten. Konkret plädierte Attermann für eine Reform des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes und sprach von einer Lücke, die dringend geschlossen werden müsse. Nach Angaben ihrer Antidiskriminierungsstelle nehmen die Berichte von Frauen über sexuelle Belästigungen in Alltagssituationen zu. Sie könnten aber nichts dagegen unternehmen, solange der gesetzliche Schutzbereich nicht ausgeweitet werde. Zypern will ab dem Jahr 2027 Erdgas an die EU-Partnerländer liefern. Das gab der zyprische Präsident Christodoulidis nach einem Treffen mit Bundeskanzler Merz in Berlin bekannt. Sein Land werde dabei mit Ägypten und Israel sowie anderen Ländern der Region zusammenarbeiten. Dafür seien entsprechende Vereinbarungen unterzeichnet worden, sagte Christodoulidis. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat die EU den Import von russischem Erdgas eingeschränkt. Erhöht wurde im Gegenzug die Einfuhr von verflüssigtem Erdgas aus den USA und den Golfstaaten. In Zypern wurden an mehreren Stellen im Süden des Landes Gasvorkommen entdeckt, die jedoch noch nicht ausgebeutet werden. Bundesweit sind Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. In Hamburg waren es rund 1.000 Teilnehmer, in Berlin nach unterschiedlichen Angaben bis zu 2.000. Demonstrationen und Kundgebungen gab es auch in zahlreichen weiteren Städten. Dazu aufgerufen hatte die Protestbewegung Fridays for Future. Sie erklärte, die Bundesregierung gehe beim internationalen Klimaschutz nicht entschlossen genug vor und unterstütze weiterhin fossile Energien. Am Tagungsort der UNO-Klimakonferenz im brasilianischen Belém blockierten indigene Klimaaktivisten den Haupteingang. Medienberichten zufolge forderten sie unter anderem einen besseren Schutz ihrer Siedlungsgebiete vor zerstörerischen Aktivitäten großer Unternehmen. Der Wetterbericht, die Lage. Über Norddeutschland etabliert sich an der Luftmassengrenze die Meereskaltluft im Norden von subtropischer Warmluft im Übrigen dann trennt. Die Vorhersage: Nachts verbreitet wolkig mit Regen, im Süden meist trocken und stellenweise Nebel. Tiefstwerte plus 11 bis minus 1 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bedeckt und vielfach regnerisch, in der Südhälfte wechselnd bewölkt mit Schauern. Temperaturen im Norden 5 bis 10, sonst 10 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten: am Sonntag meist bewölkt, in der Mitte gebietsweise Schauer, 5 bis 14 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die dritte und letzte Stunde von »Wenn der Himmel einstürzt – Eine lange Nacht über den Amazonas« von Andreas Weiser. Auch heute noch unterscheidet sich das Leben der Menschen in der Amazonasregion sehr stark vom Leben der anderen Bewohner Brasiliens und überhaupt ganz Südamerikas. Der Wald, das Wasser der enormen Flüsse und riesigen Seen, die ganz eigenen Gesetze und Gesetzlosigkeiten, die gänzlich andere Luft und das sehr spezielle Wetter schaffen eine Welt für sich. So erinnere ich mich an eine Begegnung mit einer Familie mitten auf dem Rio Solimões, ein paar Stunden vor Manaus. Wir sind auf dem dieselbetriebenen Flussboot meines Freundes Heinz unterwegs. Ein circa 5 Meter langer Einbaum mit kleinem Rabeta-Motor als Antrieb folgt uns. In dem schmalen Boot ein Paar und 4 Kinder sowie etliches Gepäck und Hausrat. Sie fahren eine Weile hinter uns her. Wir verlangsamen unsere eigene Fahrt. Ich bin neugierig und will wissen, woher sie kommen und wohin sie wollen. Erstmal aber bitten sie um ein paar Liter Benzin. 2 Kanister wechseln den Besitzer, dann kommen wir ins Gespräch. Die Familie ist bereits seit 2 Wochen unterwegs. Sie kommen ganz aus dem Norden des Amazonas-Tieflandes, von einem kleinen verlassenen Nebenfluss des Solimões. Zu viele Moskitos dort, zu viel Gewalt wegen Goldgräbern und illegalen Holzfällern. Sie wollen noch weiter flussabwärts, sich irgendwo dort unten eine neue, sicherere Existenz aufbauen. Wie? Sie wissen es nicht. Sie besitzen nicht mal Ausweisdokumente. Weder Personalausweis noch die für sämtliche Geschäfte und amtliche Erledigungen in Brasilien unbedingt notwendige CPF-Nummer. Offiziell existieren sie also gar nicht. Sie erzählen, dass es sehr vielen Ribeirinhos geht wie ihnen. Ein kleines Flussbötchen mit Geistermenschen. Dann verabschieden sie sich von uns, setzen ihre Reise in eine ungewisse Zukunft fort und verschwinden hinter uns am Horizont des an dieser Stelle mehrere Kilometer breiten Flusses. Ich treffe bei meinen Reisen in diese Gegend immer wieder auf Menschen, die man wohl nur hier findet. Da ist Dona Guita, eine ca. 69 Jahre alte, hutzelige Indigene, die allein an einem Nebenfluss des Rio Negro in einer verfallenen Hütte haust und uns von ihrer gerade überwundenen Malaria-Erkrankung von Fischen und viel zu vielen Moskitos erzählt. Diese winzige Alte in ihrem aus Flicken zusammengenähten Kleid und ihrem faltig gegerbten Gesicht ist so herzlich und offen, dass mir fast die Tränen kommen. Oder ich finde mich wieder auf einem Flutuanchi, dem Hausboot von Ernesto, einem spindeldürren Flussfischer. Da es zurzeit im Fluss kaum Fische, bis auf ein paar Piranhas gibt, serviert er zum Abendmahl die 10 Reste eines abgemagerten, mäßig gerupften Reihers sowie das allgegenwärtige Farofa. Ein in unserem Fall grobkörniges, steinhartes Grundnahrungsmittel. Hergestellt in einem stundenlangen Prozess aus der in rohem Zustand blausäurehaltigen Maniokwurzel. Ernesto lacht gerne, ist tagsüber auf dem Fluss fischen, sucht in der Nähe Acai-Palmen, deren Beeren in Europa zum gehobenen Biofood gehören, oder er zerstampft und verkocht zusammen mit seiner Frau Maniokwurzeln. Nachdem der karge Schmaus verspeist ist, beginnt Ernesto zu singen. Malandro foi pai Adão e nunca teve sogra. Comeu maçã, comeu, comeu. E vejo o que aconteceu. Eu também não tenho sogra, mas é porque a sogra nunca deu fé. Malandro foi pai Adão, nunca teve sogra, mas teve mulher. E aí vai embora. In einem verschmutzten und verwahrlosten Holzhäuschen an einem Dorfplatz am Rio Negro treffe ich auf den vor Jahrzehnten nach Brasilien ausgewanderten ehemaligen Schweizer Schlachtermeister Bildi. Er ist mit einer Österreicherin verheiratet. Seit bestimmt 2 Jahrzehnten will sie wieder in ihre österreichischen Berge zurück. Aussichtslos. Denn Bildi hat sich ein großes Stück Wald von 6200 Hektar angeeignet, dass er teilweise abgeholzt oder, wie er sagt, sauber gemacht hat, um eine Rinderherde darauf zu halten. Das ist auch mit dem Wald, wie die immer sagen, da der machen den Amazonawald kaputt und so. Stimmt nicht. Wir machen den zurecht, dass er nutzbar wird. Produktives Land, oder? Es ist kein Wüstenland. Amazon ist produktiv. Aber produktiv ist es nicht. Wenn du das abholzt, ist es kaputt. Das stimmt nicht. Das ist etwas, was ich bestreite. Ich habe 20 Jahre darauf gearbeitet und ich sage, das ist hochproduktives Land, wenn es richtig bearbeitet wird. Wenn da Schweizer Bauern drauf werden, die, oder deutsche Bauern, die produktiv mit dem Pflug, die das Land richtig behandeln, enorme Produktion. Hier hat so viel Platz. Oder? Nach hinten habe ich gar keinen Nachbar, das ist nur der Urwald. Oder? Ich kann so weit drehen, bis nach Kolumbien kann ich aufmachen, wenn ich will. Ich habe 6200 Hektar und das ist alles geschriebenes Land. Birdi ist überzeugt von dem, was er sagt. Die uralten indigenen landwirtschaftlichen Praktiken, den eher nährstoffarmen amazonischen Boden über längere Zeit landwirtschaftlich nutzbar zu machen, die Terra Preta, kennt er nicht. Die Milliarden Bäume dieses riesigen Gebietes wurzeln größtenteils auf eher nährstoffarmen, für intensivere Landwirtschaft ungeeignetem Boden. Durch Terra Preta kann man aber auf diesem Boden eine Art Garten Eden entstehen lassen. Filmemacher Nikolaus Tarukella erklärt. Terra Preta bedeutet im Wortsinne eigentlich nur schwarze Erde. Normalerweise hast du in Amazonien sehr unfruchtbare Erde. Die ganze Fruchtbarkeit kommt durch den permanenten Kreislauf. Aber es gibt manche Regionen, meistens in Flussnähe, wo es diese schwarze Erde gibt. Und die besteht eigentlich aus antikem Abfall, kann man sagen, aus antikem Müll. Also das ist eine Mischung aus Exkrementen, aus Hühnerschalen, Knochen und vor allem Resten von Pflanzenkohle, was sie so schwarz macht. Diese Pflanzenkohle kommt woher? Die kommt von den alten Besiedlungen durch Indigene. Das waren Dörfer, das waren Siedlungen, da haben Menschen gelebt. Und die hatten Feuer und die haben sozusagen organischen Müll produziert. Und das hat sich dann über die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte gesammelt und abgelagert und blieb da einfach sozusagen als flächig ist einfach der Untergrund dort. Und nur an diesen Stellen, wo Besiedlungen waren, schon tausende von Jahren, hat sich dann sozusagen eine Erdschicht gebildet, die extrem fruchtbar ist und auf der man dann angebaut hat. Ja, genau. Also das sind die einzigen Stellen, wo man wirklich einen fruchtbaren Boden vorfindet. Zurück zu Bildi. Seine 6200 Hektar Land hat sich Bildi übrigens einst einfach genommen und ins Grundbuch eintragen lassen. Nur die staatlich ausgewiesenen indigenen Schutzgebiete, ungefähr die doppelte Fläche Spaniens, circa 1/5 des gesamten brasilianischen Teils Amazoniens, sind tabu. Theoretisch. Anderes, bis dato ungenutztes Land ohne Eigentumstitel reißen sich auch heute noch, obwohl gesetzlich untersagt, lokal einflussreiche Personen mittels Bestechung korrupter Behörden unter den Nagel und deklarieren es als ihr Eigentum. Biri, was sind denn die Schwierigkeiten bei einer Rinderzucht zum Beispiel? Hast du Probleme mit Jaguaren, die dir dein Vieh auffressen? Früher habe ich gehabt, ja. Die haben mir etwa 35 in kurzer Zeit haben die mir kaputt gemacht. Hä? Und, aber wir haben die nachher, mussten die uns auch wehren. Hä? Richtig genommen haben wir sie abgeschossen und vergiftet auch, beides zusammen, oder? Und wir haben dann das Problem gelöst, ja, so. Aber das wollte uns gar niemand helfen, oder? Niemand, weil das ist eigentlich verboten, oder? Aber das war ja Notwehr, oder? Wenn die haben ja viel Urwald dahinten, oder? Die haben ja Millionen von Hektaren Urwald, wenn die da drin, aber wenn sie natürlich hinter die Rinder gehen, dann müssen wir uns auch wehren. Das geht ja, oder? Wir leben ja auch von dem Vieh, oder? Gibt es denn noch Jaguare hier in der Nähe? Ja, da gibt es immer etwa, ja, ja. Ja, da hinten haben sie auch einen gesehen. Einige abgeschossen haben sie ihn, ja. Da muss man nicht so Angst haben, wie die immer Angst haben, die werden jetzt ausgerottet. Das stimmt gar nicht. Oder das... Das nützliche Zeug, das lässt sich viel leichter ausrotten als das Böse, oder? Ja. Wieso ist denn der Böse? Wer? Der Jaguar. Ja, ziemlich böse, ziemlich böse ist er, ja, ja. So ein Stück Viehreisen, das braucht ziemlich ein böses Tier, oder? Was ist denn im Urwald gut und was ist böse? Ja, das weiß ich auch nicht genau, was da böse und gut ist. Ich glaube, das ist schon richtig gemacht, ist es schon, oder? Ob wir es richtig handhaben, das ist das andere, oder? Ja, aber da musst du doch nicht wundern, dass die Jaguare deine Kühe fressen, wo die Kühe im Urwald eigentlich nichts zu suchen haben. Ja, die sind nicht im Urwald, die sind auf dem Feld draußen, das wir sauber gemacht haben, oder? Neste momento, ich convido a compartilhar a palavra de Deus. Nahezu das gesamte amazonische Gebiet wird heimgesucht von Missionaren der US-amerikanischen evangelikalen Kirchen, die versuchen, die indigene Bevölkerung, wie auch die Ribereños, von den zweifelhaften Vorzügen ihrer Art des Christentums zu überzeugen. Wenn nicht mit Gewalt, dann mit kultureller Gehirnwäsche. Die sich geschickt der magischen Fantasie der Einheimischen bedient. Das musste auch Davi Copanava leidvoll erfahren. Dann begann sie uns mit den Worten von Teosi, gemeint ist der christliche Gott, zu erschrecken und redeten zornig auf uns ein. Kaut keine Tabakblätter, das ist Sünde. Inhaliert kein Jakuana-Pulver, euer Brustkorb wird davon schwarz von Sünde. Lacht nicht und kopuliert nicht mit den Frauen der anderen, das ist schmutzig. Akzeptiert Teosis Worte. Lasst uns gemeinsam zu Teosi zurückkehren. Teosi hat uns gesandt. Teosi wollte, dass wir euch beschützen. Weist ihn nicht ab, sonst werdet ihr nach eurem Tod im großen Feuer von Schupari verbrennen. Wenn ihr Satanasi und seinen Worten folgt, werdet ihr mit ihm verbrennen. Das waren ganz andere Worte als die unserer Alten. So etwas hatten wir noch nie gehört. Die Missionare erzählten uns von Teosi, während sie uns Bilder zeigten, zu denen sie uns erklärten, das sind die Worte der Bibel. Also dachten wir, die Dinge haben sich vielleicht wirklich so zugetragen, wie sie es erzählen. Sagen diese Fremden nicht die Wahrheit? Die Worte von Teosi sind vielleicht wahr. Und auf diese Weise gelang es ihnen, uns zu täuschen. Ihre Worte führten unser Denken in die Irre und versetzten uns in Sorge. Eine von den Missionaren eingeschleppte Masernepidemie markiert dann den Wendepunkt im Verhältnis des jungen Davi Copanava zur Kultur der weißen Eindringlinge und ihrer Missionare. Und auch zu deren Gott. Er selbst, wie auch etliche Mitglieder seiner Familie, infizieren sich und werden krank. Stark geschwächt überlebt er die Epidemie. Aber viele seiner Familienmitglieder sterben, darunter seine Mutter. Sie verstirbt, als er selbst noch schwer krank gegen den Tod ankämpft. Die Missionare vergraben sie stillschweigend an einem Ort, den sie nicht preisgeben. All das habe ich erst viel später erfahren, als ich wieder gesund war. Aber ich konnte nie herausfinden, wo meine Mutter vergraben ist. Die Leute von Teosi haben uns das nie gesagt, damit wir ihre Gebeine nicht bergen konnten. Ihretwegen konnte ich nie um meine Mutter trauern, wie es unsere Alten taten. Das ist eine sehr schlechte Sache. Ich habe darüber einen tiefen Schmerz empfunden und die Wut über diesen Tod lebt seitdem fort. Sie hat sich nach und nach verhärtet und wird erst mit meinem eigenen Tod enden. Wird sich Teosi wohl an mir rächen und mich sterben lassen? Das kümmert mich nicht. Ich bin kein Weißer. Ich will nichts mehr von ihm wissen. Er hegt keinerlei Freundschaft für die Bewohner des Waldes. Er heilt unsere Kinder nicht. Auch unsere Erde verteidigt er nicht gegen die Goldsucher und Viehzüchter. Nicht er ist es, der uns glücklich macht. Aus seinen Worten spricht nur Gefahr und Angst. Teosi ist tot und sein Gespenst ist verschwunden, jenseits des Himmels. Auf einer Amazonasinsel treffe ich einen alten Mann, der sich Beckmann nennt. Es ist später Nachmittag. Er sitzt in einer Kneipe neben einem kleinen dörflichen Fußballplatz, auf dem lautstark gekickt wird. Das Spiel interessiert ihn nicht. Stattdessen erzählt er mit großem Ernst von Ausflügen in die dunkle Nacht des Waldes und schrecklichen Begegnungen mit schlangenähnlichen Urwaldungeheuern. Tentou ser mistério no mato. Agora tem a cobra grande. Já vi em terra, bicho, assim na lama. Fiquei com medo com meus filhos. Parece que eu vi mais ou menos aproximadamente uns 10 metros. Ela come gente, se bobar ela come, né? Olhos são grandes, de noite ela alumia. Acende aquele olho grande assim. Mais ou menos assim, meio metro de um para outro. Feia, bicha. 10 Meter lang, mit über einem halben Meter auseinanderstehenden, in der Nacht hell leuchtenden riesigen Augen. Bereit, alles zu verschlingen, was ihnen zu nahe kommt. Eine von zahllosen Gruselgeschichten, Legenden und Mythen, die man hier im Zusammenhang mit der belebten mystischen Kraft des Urwaldes immer wieder zu hören bekommt. Wati-pung-pung. Wati peng peng, wati peng peng, wati peng peng. Udo de kamiche, ea umboyukai. Udo de kamiche. Was der Munduruku-Häuptling der Kaziki Jairo eines Dorfs am Rio Tapajós hier besingt, ist die Geschichte Pressuapans. Eine mythische Figur, die von den Tieren des Waldes in deren spirituelles Königreich mitgenommen wird. Auf dem Rückweg in die materielle Welt muss er einen Fluss überqueren. Dies kann nur mit Hilfe des Königs der den Fluss beherrschenden Kaimane gelingen. Erst nach mehreren vergeblichen Versuchen, dessen Aufmerksamkeit zu erlangen, erscheint der König der Kaimane endlich. Im Laufe der Überquerung allerdings kommt es zu erheblichen Verständigungsschwierigkeiten zwischen den beiden, die unserem Helden fast das Leben kosten und die er nur mit sprachlichem Geschick zu seinen Gunsten wenden kann. Dieser Mythos erscheint hier als Blaupause für das taktische Verhalten einer indigenen Bevölkerung dem sie dominierenden brasilianischen Staat gegenüber. Jairo klärt mich auf. Então, nós entendemos na nossa própria cultura de que quando nós chamamos as pessoas responsáveis, quem é o responsável? Wir in unserer Kultur müssen lernen zu verstehen, an wen wir uns in dieser Welt richten müssen, mit wem wir sprechen können, wer also tatsächlich verantwortlich ist. So versuchen wir den Präsidenten, egal wer das gerade ist, zu sprechen. Er wird uns nicht anhören. Er wird einen Sekretär schicken, aber dann sagt man uns, dass der gar nicht verantwortlich ist. Dann kommt dessen Assistent, ich weiß nicht, der Stabschef, ein Minister, auch der löst das Problem nicht. Es muss eben doch die verantwortliche Person sein. Und dann kommt dann doch das größte Krokodil, der letzte der Alligatoren. Der hat die Autorität zu sagen, ich kann deinem Leiden ein Ende setzen. Das ist die Aussage dieses Liedes, dieser Geschichte. Es ist ein Aufruf, ja, eine Bitte. Ein anderer Mythos rankt sich um die rosa-weißen Flussdelfine des Rio Negro, die Botos. Danach verwandelt sich der Boto nachts in einen schönen jungen Mann in weißem Anzug und Hut, der sich nach einer jungen Schönheit des Dorfes umsieht, sie verführt, schwängert, um dann am nächsten Tag zurückverwandelt in seine Delfingestalt wieder im Rio Negro zu verschwinden. Eine oft willkommene Entschuldigung für ungewollte Schwangerschaften. Für die rein indigene Bevölkerung ist der Boto allerdings ein heiliges Tier und Wächter des natürlichen Gleichgewichts. Aber wie so vieles im aktuellen Amazonasgebiet ist der Boto stark gefährdet. Nicht zuletzt aufgrund von Massen illegaler Goldschürfer, die beim Schürfen nach Gold große Mengen Quecksilber freisetzen und so die Flüsse verseuchen. Eine Bedrohung, die nicht nur die Botos, sondern eben auch die indigene Bevölkerung der von den Goldsuchern heimgesuchten Gebiete betrifft. Davon berichtet die Munduruku-Aktivistin Alessandra Corapi, Koordinatorin der indigenen Selbstorganisation am Rio Tapajós im Regierungsbezirk Itaituba, Pará. Olha, Mercúrio ele já vem muitos anos, né? Desde a década de 60 lá no município de Itaituba. Weißt du, Quecksilber gibt es schon seit vielen Jahren. Seit den 60er Jahren in der Gemeinde von Itaituba. Es ist ein Schwermetall, das anfällt, wenn man das Gold aus dem Boden wäscht, um es zu verkaufen. Ein großer Teil der Goldsuche ist illegal. Es wird immer wieder versucht, das Goldschürfen zu legalisieren. Aber illegal oder legal, es verseucht die Umwelt. 2016 und 2017 begannen wir misstrauisch zu werden. Und zwar, als sie am Tapajós anfingen, Rollstühle für die Kinder zu verlangen. Rollstühle, wozu? Rollstühle für Kinder, die geboren werden und nicht mehr laufen können. Sie müssen Rollstühle benutzen. Und dann war da ein Freund von uns, Cassio. Er ist sogar verstorben. Er hat ein Video für uns gemacht. Sein Problem war Quecksilber. Wir sollten darauf achten, keine fleischfressenden Fische zu essen. Dann haben wir dieses Video mit ins Dorf genommen, zu einer Versammlung. Und von da an haben uns die Häuptlinge gebeten, die Ärzte zu bitten, das Quecksilber in unseren Haaren zu analysieren. 2019 sind sie hingefahren, haben es gemacht und im Jahr 2020 kamen die Ergebnisse zurück. Aber die Ärzte wussten schon, dass wir einen sehr hohen Quecksilberwert im Blut hatten. Und dann hat man auch die Muttermilch analysiert und stellte darin auch einen sehr hohen Quecksilbergehalt fest. Mit anderen Worten, die Kontamination war sehr hoch. Ich frage, ob sich die Situation mittlerweile verbessert hat. Mas a situação melhorou? Olha, o mercúrio ele passa muito tempo. Ele não é de tirar daqui. Quecksilber hält sich sehr lange. Es wird nicht in 5 Jahren verschwunden sein. Es verbleibt über 100 Jahre. Es bleibt in den Fischen, es bleibt in den Flüssen. Es wird also nur eine Verbesserung geben, wenn der Bergbau verboten wird und das Verbot sehr streng überwacht wird. Es läuft aber so. Die Typen verstecken sich, die Polizei geht hin, zündet das Lager an und sie kommen wieder zurück. Es gab viele Angriffe, vor allem das Niederbrennen von Dörfern und man verfolgte die Häuptlinge. Wer gegen den Bergbau ist, den bedrohen sie. Dessen Leben ist in Gefahr. Sind das größere Organisationen? São organizações maiores? Hoje em dia a organização tá com tráfico de drogas. Heutzutage ist hier die Drogenhändlermafia aktiv, hat sich hier festgesetzt. Der Garimpo ist jetzt in der Hand der Drogenhändler. Das Kommando Vermelho aus Rio, das PCC aus São Paulo. Sie alle sind jetzt in der Region. Sie haben jetzt das Sagen. Es funktioniert wie eine Geldwaschanlage. Und alle kaufen dieses Gold. Die Länder in Europa, die Vereinigten Staaten. Brasilien selbst kauft Gold von Drogenhändlern. Es muss sich wirklich etwas ändern. Die etwa 15.000 Köpfe zählende Volksgruppe der Munduruku hat, im Gegensatz zu den Yanomami, schon seit über 100 Jahren direkten Kontakt zu den weißen Eroberern. Sie sind in ihrem Denken und ihrem Abwehrkampf gegenüber der übermächtigen weißen Zivilisation moderner und benutzen dazu neueste Technologien wie Aufklärungsdrohnen, um zu wissen, wo sich die Goldsucher in ihrem Gebiet aufhalten. Kommuniziert wird auch, wie bei uns, selbstverständlich mit Smartphones. Sie benutzen selbstgedrehte dokumentarische Videos, um die Verbrechen der Garimpeiros über soziale Netzwerke wie YouTube einer globalen Öffentlichkeit präsentieren zu können. So werden sie national wie auch international sichtbar. Der Cacique Jairo ist bei meinem Treffen mit Alessandra auch zugegen und hat uns die ganze Zeit still zugehört. Nun beginnt er ebenfalls zu sprechen. Com a entrada de invasores dentro do território, isso traz uma consequência, um impacto, não só com o ambiente, mas também com a vida da população, se sente assim, medo. Wenn Eindringlinge in ein Gebiet eindringen, hat das Folgen, Auswirkungen, nicht nur auf die Umwelt, sondern auch auf das Leben der Bevölkerung. Sie fürchten sich davor, im Busch auf die Jagd zu gehen. Es könnte ein bewaffneter Eindringling kommen, sodass man eine Begegnung mit ihm haben kann. Er könnte schießen, töten und den Eingeborenen als Täter beschuldigen. Das sind einige dieser Bedrohungen innerhalb unseres Territoriums durch Eindringlinge wie Garimpeiros, die den Fluss, die Fische und die Menschen verschmutzen. Sie zerstören die Umwelt, die Flussbetten. Sie reißen alles nieder, was es gibt, um dieses kleine Erz, das Gold, abzubauen. Für uns hat das keinen Nutzen. Sie zerstören also nicht nur die Umwelt, sondern auch unsere Lebensweise, denn wir sind auf den Wald angewiesen. Unsere Ressourcen für Nahrung, Medizin, all das ist im Wald zu finden. Und für sie hat das keine Bedeutung. Und die anderen, die Fischer, sie fangen Fische und richten damit großen Schaden an. Ein ungeheuer brutaler Fischfang. Sie fangen nicht nur ein paar Fische, sie wollen viele Fische fangen, um sie in der Stadt zu verkaufen. Das verseucht nicht nur das Gebiet hier, sondern auch die Menschen in der Stadt. Seit den 90er Jahren sind auf den großen Flüssen des Amazonasgebietes immer zahlreicher von skrupellosen Großunternehmern finanzierte, regelrechte Fischereiflotten unterwegs, die den Fischreichtum dieses größten Süßwasserflusssystems der Erde exzessiv plündern. São aquelas pessoas que também financiam recursos, que aprovam projeto. Es sind also diejenigen, die solche Dinge finanzieren, die Projekte genehmigen und dieses Produkt kaufen, das aus indigenem Gebiet stammt, die Natur zerstören. Auch sie sind die Verantwortlichen. Sie tragen zur Zerstörung unseres Volkes, dieses Raumes, des Landes, unserer Lebensweise und unserer Gesundheit bei. Ich denke also, wir sollten den am weitesten entwickelten Ländern, den Ländern der ersten Welt, sagen, nein. Es reicht. Ihr tragt zur Zerstörung bei. Und ihr solltet sagen, wir sind auch verantwortlich für die Zerstörung der Umwelt, des Lebensraums dieser Menschen. Das ökologische Desaster in Amazonien beginnt eigentlich in voller Wucht und nicht nur lokal begrenzt erst ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die von 1964 bis 1985 herrschende brasilianische Militärdiktatur hatte es sich zum Ziel gesetzt, in kürzester Zeit das riesige amazonische Tiefland ohne Rücksicht auf ökologische Zusammenhänge und die indigene Bevölkerung ökonomisch zu erschließen. Vor allem die völlig verarmte Bevölkerung aus Brasiliens Nordosten sollte hier angesiedelt werden. Motto: Uma terra sem gente, para gente sem terra. Auf Deutsch: Land ohne Menschen, für Menschen ohne Land. Mit anderen Worten, die Militärs betrachteten die indigene Bevölkerung nicht als Menschen. Ergebnis: Die immer schneller voranschreitende Zerstörung des bis dahin noch einigermaßen intakten ökologischen Systems Amazoniens sowie die gezielte Vernichtung der hier lebenden indigenen Völker. Die letztendlich gescheiterten Megastraßenbauprojekte wie die Transamazonica, die heute im Bundesstaat Amazonas als größte Lehmpiste der Welt endet, oder die Perimetrao Norte, eine Bundesstraße, die das Yanomami-Gebiet stark negativ beeinflusst, waren Teil dieser rücksichtslosen Strategie der ökonomischen Erschließung des amazonischen Regenwaldes. Straßen, die jeweils nicht zu Ende gebaut wurden und irgendwo im Nichts enden. Entlang dieser Straßen ließen sich völlig ungeordnet arme Siedler aus allen Teilen Brasiliens sowie Goldsucher, kriminelle Drogendealer, illegale Holzfäller und Viehzüchter nieder, die von hier aus immer tiefer in den Urwald einbrachen und alles, was sie vorfanden, abholzten und niederbrannten. Oft für in nationalen wie internationalen Megametropolen ansässige Unternehmer und über Strohmänner involvierte internationale Konzerne. Die eingeschleppten Krankheiten wie Influenza, Tuberkulose, Masern und jüngst auch Corona dezimieren bis heute die dort seit Jahrtausenden siedelnden Völker. Neben den zerstörerischen Großstraßenprojekten waren und sind es vor allem riesige Infrastrukturprojekte wie Staudämme, die einen verheerenden Einfluss auf die ökologische Stabilität des amazonischen Waldes hatten und haben. Beispielhaft dafür steht das ökologische Desaster rund um den Megastaudamm Belo Monte in Altamira am Rio Xingu im Bundesstaat Pará. Das Projekt wurde im Jahr 2011 begonnen und in mehreren Stufen von immer wieder gerichtlich verhängten Baustopps unterbrochen. Das Kraftwerk wurde 2019 fertiggestellt. Belo Monte wurde hauptsächlich durch die PT-Regierung unter Lula und Dilma Rousseff unter undurchsichtiger Vermischung von Staat und Privatwirtschaft und ganz in der für die Amazonasregion desaströsen Tradition der Militärdiktatur durchgezogen. Mit schlimmen Folgen für die Natur und die dort lebende indigene Bevölkerung. Circa 520 Quadratkilometer Land und Urwald wurden überflutet. Bis zu 40.000 Menschen, darunter sehr viele indigene Gruppen, zwangsweise umgesiedelt. Die Lebensweise der bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Gebiet lebenden indigenen Stämme wurde vollständig zerstört. Indigene Gemeinschaften wurden durch einen vom Betreiber, dem eigens dafür geschaffenen Konsortium Norte Energia, durchgeführten sogenannten Notfallplan bestochen, um sie zum Schweigen zu bringen. Man überhäufte sie mit Geschenken. Dinge, die sie nicht kannten, nicht brauchten und nicht wollten. Sie aber in kürzester Zeit korrumpierten und ihre Lebensweise zerstörten. Eine Bezirksstaatsanwältin, Thais Santi, gebürtig im südbrasilianischen Curitiba und nach Altamira gewechselt, wo sie jahrelang einen nahezu vergeblichen Kampf gegen dieses legale, aber, wie sie betont, zutiefst illegitime privatstaatliche Megaprojekt führt, spricht in einem Interview mit der brasilianischen Journalistin Eliane Brum im Jahr 2014 für El País von Völkermord. Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass es bei diesem Notfallplan zu einer Zweckentfremdung von Ressourcen kam. Ich sah, wie die Indianer an einem imaginären Schalter von Norte Energia Schlange standen, obwohl der Plan besagte, dass sie in den Dörfern bleiben sollten. Ich begann zu begreifen, was geschah, als ich das indigene Land von Cachoeira Seca besuchte und die Arara traf, eine Gruppe, die erst vor kurzem Kontakt hatte. Und es war ein Schock. Ich sah, wie viel Müll es in dem Dorf gab. Ich sah die zerstörten Häuser, die durchlöcherten Dächer. Es regnete hinein. Und sie schliefen dort. Als Belo Monte begann, hatten diese neu kontaktierten Menschen keinen Häuptling mehr. Die Indianer waren also nicht nur mit Belo Monte konfrontiert, sondern auch ohne Funai im Dorf. Funai, das ist die brasilianische Indianerbehörde, die sich eigentlich um die Belange der Indigenen kümmern sollte, aber völlig unterbesetzt war und immer noch ist. Von einem Tag auf den anderen waren sie allein. Die Arara waren wütend. Sie hatten um Matratzen gebeten, um sie in die Häuser zu legen, deren Dächer undicht waren. Und sie bekamen keine. Diese Gruppe von neuen Kontakten aß Kekse und trank Softdrinks. Sie litt an Diabetes und Bluthochdruck. Es war entsetzlich. Die Indianer haben sich nicht bewegt. Sie standen herum, warteten, wollten Kekse, baten um Essen, baten darum, dass Häuser gebaut werden. Es gab keine traditionelle Medizin mehr. Und sie sprachen nicht mehr miteinander. Sie trafen sich nicht mehr. Das einzige Mal, dass sie sich trafen, war nachts, um die Seifenoper auf einem Plasmafernseher zu sehen. Es war brutal. Und der Müll im Dorf, die Menge des Mülls, war beeindruckend. Es gab Puppenköpfe, Spielzeugautos, Kekspackungen und Softdrinkflaschen. Es gab zwar Maßnahmen, um das hohe Risiko, das Belomonchi für die Indigenen mitbrachte, zu mindern, aber diese politischen Maßnahmen wurden nicht umgesetzt. Stattdessen wurde eine marginalisierende Politik der Anregung des Konsums, der Zerschlagung sozialer Bindungen, der Missachtung der Tradition betrieben, sodass die Indigenen vom Unternehmen in die städtische Umgebung gezogen und ins Schlimmste unserer Kultur, den Konsumismus, geworfen wurden. Und im Konsumismus der schlimmsten Güter, wie Coca-Cola, wie Öl. Wozu? Altamira ist heute eine von Prostitution, Kriminalität, Drogenkonsum und Alkoholismus verseuchte Stadt. Der illegale Holzeinschlag, die Zerstörung des Urwaldes um Belomonchi herum, hat enorm zugenommen. Zerstörung überall. Und das alles für ein Kraftwerk, das während der Trockenzeit nicht zu gebrauchen ist und ansonsten Strom liefert, der nur zu einem kleinen Teil tatsächlich in den viel weiter südlich gelegenen Großstädten Brasiliens ankommt, weil über die tausende Kilometer langen Stromleitungen sehr viel Energie verloren geht. Ich glaube, als ich hier nicht lebte, begriff ich die Dimension nicht. Man weiß es aus der Ferne, aber ich begriff nicht die Dimension dessen, was geschah. Es ist riesig. Zuerst wird das edlere Holz entnommen, dann abgeholzt, dann kommt das Vieh, auch das Fleisch. Ich esse schon seit Jahren kein Fleisch mehr. Ich war schon immer eher eine Vegetarierin. Aber jetzt, nachdem ich gesehen habe, was es braucht, um einen Ochsen zu züchten und wie sehr dies die Amazonasregion beeinflusst, habe ich keinen Mut mehr, Fleisch zu essen. Fleisch kommt für mich mit dem Bild dieses Baumstamms, der hier herauskommt. Ich leide darunter, die Größe der Holzstämme zu sehen, die herauskommen. Ich leide. Es tut weh, es zu sehen. Ich denke, die Debatte um den Amazonas dreht sich um eine Debatte über Individualismus, über die Art und Weise, wie die Menschen im Konsum leben, auf ihn zentriert sind, über was die Menschen suchen, das vom anderen und von der Welt abgekoppelt ist. Meine Verantwortung für die Welt endet nicht an der Tür meines individuellen Universums. Der zerstörerische Hunger unserer Zivilisation ist anscheinend unstillbar. Allein zwischen dem Jahr 2000 und 2010 verlor der amazonische Wald 240.000 Quadratkilometer Baumbestand durch Abholzung und Brandrodung. Danach verminderte sich der Waldverlust wieder etwas. Dass 2012 nach langen Kämpfen zwischen Umweltverbänden und der Agrarlobby unter der PT-Regierung Dilma Rousseff verabschiedete Waldgesetz Código Florestal regelt, dass Landbesitzer nicht mehr als 20% des Waldes auf ihrem Gebiet abholzen dürfen. Theoretisch. Gleichzeitig legalisierte es aber die bis 2008 durchgeführten illegalen Abholzungen. Darüber hinaus setzte die Agrarlobby zahlreiche Ausnahmegenehmigungen durch, die das Gesetz eigentlich von Beginn an zu Makulatur machten. Somit begann die Abholzungsrate wieder anzusteigen. Zudem sind die Kontrollmöglichkeiten in den riesigen, oft gesetzlosen Weiten des amazonischen Waldes durch die chronisch unterbesetzte Umweltbehörde, die IBAMA, sehr beschränkt. Mit der Regierung Bolsonaro ab 2018, die die Gelder der IBAMA drastisch kürzte, waren illegalem Holzeinschlag und Goldsuchern gänzlich Tür und Tor geöffnet und die Vernichtung der Wälder nahm erneut enorme Ausmaße an. 2017. Das ist heute bereits 8 Jahre her, beschreibt Antonio Nobre in seinem Bericht das zukünftige Klima Amazoniens in drastischen Bildern das Ausmaß der Waldzerstörung. Das gesamte abgeholzte Gebiet ist größer als die dreifache Fläche des Bundesstaates Sao Paulo in Brasilien oder doppelt so groß wie Deutschland oder Japan. Eine Größe, die jeder Brasilianer leicht begreift, ist die eines Fußballplatzes. 12.635 Fußballfelder wurden pro Tag abgeholzt. Das entspricht 526 pro Stunde. 8,8 Felder oder 36.291 Quadratmeter pro Minute. Oder 605 Quadratmeter pro Sekunde. Nonstop. Während der letzten 40 Jahre. Um die Ungeheuerlichkeit dieser Daten zu verstehen, muss man seiner Fantasie anhand dieser Analogien freien Lauf lassen. Ein fiktiver Traktor mit einer 3 Meter breiten Schaufel müsste nahezu die Geschwindigkeit eines Jetflugzeugs, 726 Kilometer pro Stunde, aufbringen, um den Kahlschlag des Amazonas im gleichen Tempo zu betreiben, den die Satellitenbilder aufzeichnen. Da ein Traktor viel langsamer abholzt, wären über 900 solcher Traktoren nötig, um Seite an Seite den Wald abzuholzen und eine destruktive Front von fast 3 Kilometern Breite zu bilden. Ein noch auffälligerer Vergleich ist der einer 2 Kilometer breiten Abholzungsstraße mit einer Länge wie von der Erde bis zum Mond. Das sind 380.000 Kilometer. Das war der Stand 2017. Mit der Wahl Bolsonaros 2018 zum brasilianischen Präsidenten explodierten dann die Abholzungsraten während der 4 Jahre seiner Präsidentschaft. Die Umweltbehörde IBAMA wurde finanziell und personell ausgetrocknet. Ebenso die Schutzbehörde für die Indigenen, die FUNAI. Goldsucher, Holzfäller, Großgrundbesitzer wüteten in den Wäldern wie selten zuvor. Bolsonaro und seine Freunde von der Agrarlobby waren und sind der Meinung, die indigene Bevölkerung sehne sich nach nichts anderem als den zweifelhaften Errungenschaften der modernen brasilianischen Zivilisation. McDonald's, agora tem peixe. McDonald's. Und daher sei der Wald vollständig zu ökonomisieren. Wie bereits gezeigt, erzählt Bello Monchi die bittere Geschichte des Erfolges dieser brutalen Ökonomisierung. Nun ist Bolsonaro zwar schon wieder verschwunden und die Waldvernichtungsraten gehen wieder zurück, aber längst nicht in dem Maße, das nötig wäre, um den irreversiblen Kollaps des Systems Urwald noch zu verhindern. Der derzeitige Präsident Lula hat zwar das Ziel Desmatamento Zero, also Null Abholzung bis 2030, ausgegeben, aber die starke Agrarlobby, die die Mehrheit im brasilianischen Parlament hat, macht ihm regelmäßig einen Strich durch diese Rechnung. Zudem war die Rettung des ökologischen Systems Urwald für den ehemaligen Industriearbeiter und Gewerkschaftsführer Lula nie das vornehmliche Interesse. Und so zeigen sich aktuell die bereits angerichteten Schäden besonders durch viel längere und extremere Dürren im Zentrum der südamerikanischen Wasserversorgung und durch die unzähligen Waldbrände in diesem riesigen Gebiet mehr als je zuvor. Allein an einem Tag im August des Jahres 2019 verzeichnete Amazonien 151.000 per Satellitenüberwachung festgestellte Brände. Brände, die für Wochen, besonders im brasilianischen Frühling von 2024, den Himmel im tausende Kilometer weiter südlich gelegenen Sao Paulo immer wieder schwarz färbten und statt Regen Asche niedergehen ließen. Der ausbleibende Regen führte zum Absinken von Pegelständen der großen Flüsse wie der Nebenflüsse auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Messungen, teils sogar zum vollständigen Austrocknen der Flüsse, Seen und Bäche. Eine katastrophale, monatelang andauernde dystopische Situation, die auch im Januar 2025 noch nicht überwunden ist. Im September 2024 erzählt mir die Munduruku-Aktivistin Alessandra Corapi dazu Folgendes. Hoje atual, ela tá seco, Rio. O Rio cada vez tá secando. Então, quando ela começa a secar, de agosto até novembro... Der Fluss trocknet mehr und mehr aus. Die Trockenzeit beginnt im August bis November. Noch nie in der Geschichte, also seitdem wir dort leben, haben wir die Flüsse so trocken gesehen. Normalerweise braucht man 5 Tagesreisen, um zu weiter abgelegenen Dörfern zu gelangen. Aktuell sind es 10 Tage, also mehr als eine Woche, um diese Dörfer zu erreichen. Es ist so trocken, dass die Boote, selbst kleinere Boote, nicht dorthin gelangen können. Die Fische sterben, weil das Wasser so heiß ist. Das ist kein normaler Igarapé mehr. Deshalb bitten die Menschen heute um Hilfe. Die Brunnen trocknen aus, die Fische sterben. Es gibt Berichte über Ara-Papageien, die wegen des Rauchs gestorben sind. So viel Rauch, dass die Menschen sich die Nase zuhalten müssen. Sie können sich schützen, aber die Tiere? Wie schützen sie sich? Sie flüchten in Angst vor dem Feuer. Wir machen uns große Sorgen. Jedes Jahr wird es trockener. Für dieses immer stärker werdende Austrocknen gibt es eindeutige Gründe. Wir sagen, es ist die Agrarindustrie, die voranschreitet, weil sie die Macht hat. Wir sagen, die Agrarindustrie benutzt ihr Kapital, um zu zerstören. Aber wenn sie den Wald zerstört, dann zerstört sie sich letztendlich selbst. Auch Deutschland wird den Druck spüren. Frankreich wird es zu spüren bekommen. Andere Orte, die diese Hitze nicht hatten, bisher kälter waren, spüren nun auch diese immense Hitze. Das alles ist eine Folge der Waldvernichtung. Und es wird noch schlimmer werden, denn der Wald wächst nicht in 10 oder 11 Jahren nach. Erst nach 20 Jahren wird er stark. So wie es jetzt abläuft, wird er verschwinden. Wir Menschen zerstören den Wald, brennen ihn ab und warten dann 20 Jahre, bis er sich wieder erholt? Nein, das wird er nicht. Die abertausend illegalen Brände werden in großen und zentral organisierten Aktionen gelegt. Berühmt-berüchtigt als Tage des Feuers. 2024 wurde allein bis Mitte Oktober eine Waldfläche 3-mal so groß wie Bayern durch Feuer vernichtet. Auftraggeber, die Agrarindustrie und die mächtigen Großgrundbesitzer mit ihrer Lobby im brasilianischen Parlament. Mittlerweile stehen weit über 80 Millionen Rinder in Amazonien. Wenn der Wald dezimiert ist, können die Bäume nicht mehr genug Feuchtigkeit emittieren, und der regionale wie auch der überregionale Wasserkreislauf bricht zusammen. Auch für meinen Freund Heinz und seine Nachbarn sind die Konsequenzen der Waldvernichtung enorm. Besonders in der Zeit der Brandrodungen. Im September geht es wieder los. Ne, dann, obwohl man wirklich kein Feuer in der Nähe sieht, ist der über Tage lang ist der Himmel rauchverhangen. Das Atmen fällt einem wirklich schwer. Und dann, was schlimm ist, dann rieseln noch so riesige Ascheflocken, so ganz langsam fallen die dann irgendwie aus großen Höhen so auf dich runter und so. Das ist also beängstigend. Geht es so weiter, droht die vollständige Versteppung riesiger Landflächen. Ein Vorgang, der nach Professor Antonio Nobre vor allem in den östlichen Teilen Amazoniens schon unumkehrbar ist. Ein Zusammenbruch, der globale Folgen haben wird, denn die Amazonasregion ist nach Delphine Zemp vom Potsdam-Institut für Klimaforschung eines der Kippelemente im Erdsystem. In einem Interview, das ich im Sommer 2019 mit Antonio Nobre für den Tagesspiegel geführt habe, wird es drastisch. Ich kämpfe seit Anfang meiner Karriere dafür, Amazonien zu schützen. Weil es zum einen unsere Schatztruhe ist und zum anderen unsere Souveränität garantiert. Ohne den Wald wird Brasilien zur Wüste. Und nicht nur für Brasilien wird es das Ende sein. Aber wie willst du den Leuten erklären, dass man auf unserem Planeten nicht mehr wird leben können? Das kann man sich eben nicht vorstellen. Und deswegen ist es so schwer, den Menschen die Konsequenzen begreifbar zu machen. Also die Realität ist, die Titanic sinkt. Sie ist bereits mit dem Eisberg kollidiert und ja, sie sinkt. Die Klimaveränderung ist Realität. Die Klimaforscher warnen seit 30 Jahren davor. Und jetzt treten wir in dieses Stadium des Notfalls ein. Etwas, was man damals für in etwa 100 Jahren vorausgesagt hatte. Jetzt wird nicht mehr von 100, sondern von 8 Jahren geredet. Kollegen sagen, wenn wir nicht innerhalb von 18 Monaten radikal umsteuern, werden wir das Schiff verloren haben. Die internationale Forschergruppe, der ich angehöre, sagt seit 15 Jahren, dass die Wälder im Kampf gegen den Klimawandel essentiell sind. Unser Ansatz basiert auf den durch den Wald in Gang gehaltenen Wasserkreislauf. Also seine Funktion als biotische Pumpe. Das heißt, die CO2-Emission ist nur ein Teil des Problems. Für den Wissenschaftler Antonio Nobre, wie auch für die Munduruku Alessandra Corapi, ist der zentrale Punkt der Wald und seine Funktion als Wasserspender und Wasserverteiler. Fällt der aus, verwandelt sich die Erde in eine unbewohnbare Wüste. In Europa hat nur eine kleine Minderheit den Ernst der Lage begriffen. Selbst in Brasilien gibt es keinen Konsens. Ich habe großes Vertrauen in die Kinder, in die jungen Leute. Ich weiß, dass ich viel Vertrauen in sie habe, denn sie sind diejenigen, die realisieren werden, was für ihre Zukunft und die Zukunft ihrer Kinder notwendig ist. Ich weiß aber auch, dass viele Menschen wie vernagelt sind, deren Ohren sind fast taub. Wir werden also nicht zu ihnen durchdringen, egal wie laut wir schreien. Aber die Kinder, die hören zu. Die Kinder sehen und begreifen. Die Jugend ist sehr wach, sie ist unruhig, wild auf Neues. Aber wenn sie sich hinsetzen und zuhören, merken sie, dass sich das Klima, in dem sie leben, verändert. Und es könnte noch schlimmer werden. Es gibt also eine Möglichkeit, die Entwicklung umzudrehen, rückgängig zu machen. Es gibt Möglichkeiten. Man kann anfangen, einen Baum zu pflanzen. Man kann Fleisch- und Sojakonsum reduzieren. Man kann sparsamer leben, was zur Verringerung der Abholzung führt. Das gilt für Brasilien, Mexiko, Bolivien, überall. Man fängt an zu erkennen. Wir haben also Hoffnung für die Jugend und die Kinder. Es geht um die ganze Welt. Unser Volk ist sehr weise. Es ist mit dem Schutz der Natur aufgewachsen und hat gelernt, wie man sich um die Natur kümmern muss. Alle indigenen Völker tun das. Aber ihr Stadtbewohner habt diese Kultur nicht. Ihr müsst das lernen. Die ersten Worte dieser langen Nacht über das Amazonasbecken kamen aus der Feder von Davi Copanava, dem Yanomami-Schamane. Einem Volk, dessen Territorium seit 1992 vom brasilianischen Staat zwar gesetzlich geschützt ist, das aber auch nach Ende der explizit indigenen feindlichen Regierung Bolsonaro nun unter dem alten wie neuen Präsidenten Lula so stark unter Hunger und dem neuerlichen Eindringen illegaler Goldsucher zu leiden hat, dass sein Überleben erneut in Frage steht. So soll nun Davi Copanava das Schlusswort dieser langen Nacht gehören. Und zwar in der Sprache der Yanomami. Bei Anadgua. Komi Yanomaya, komi. Wir sind weit über unser Schicksal hinaus in großer Sorge um das Los der Erde als Ganzes. Die Gefahr läuft, dem Chaos anheimzufallen. Die Weißen fürchten nicht wie wir, vom Sturz des Himmels erdrückt zu werden. Aber eines Tages werden sie den Sturz vielleicht genauso fürchten wie wir. Die Schamanen kennen die schlimmen Dinge, die die Menschen bedrohen. Es gibt nur einen Himmel und man muss sich um ihn kümmern. Denn wenn er krank wird, ist alles vorbei. Ulihi ami lalua balanyong omak bihku. Ulihi amabloim omak bihku maki amabru. Awe yatilai kwahikia tekuob bekuimi. Kuyalo na ipadehe wakem. Sie hörten, wenn der Himmel einstürzt. Eine lange Nacht über den Amazonas. Von Andreas Weiser. Es sprachen Nina Ernst, Patrick Güldenberg, Fabian Busch, Christine König und der Autor. Konzeption, Regie und Realisation Andreas Weiser. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle Das Einfache ist das Schwierige. Eine lange Nacht über die Schriftstellerin Anna Segers.